Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, jetzt habe ich so ein bisschen meine Fenster angeordnet. Gut, und dann hatte ich eine Mail geschrieben. Aha, grrrr. Hört ihr mich noch? So. Ja. Dann hatte ich eine Mail geschrieben, dass wir ja jetzt die Einzelsachen alle klären können. Ich hatte da vorgeschlagen, wir stimmen ab über das Wahlverfahren für den ersten Wahlgang und hatte schon mal zwei Sachen genannt, nämlich Wahl durch Zustimmung mit Enthaltung und Wahl durch Zustimmung ohne Enthaltung. Und Wahl durch Ablehnung. Das hast du gesagt, Jonas, genau. Schreib dir mit im Protokoll. Und dann hatte ich vorgeschlagen als zweites Thema Aufteilung der Blöcke für den zweiten Wahlgang. Auch so ein paar Vorschläge, da können wir auch drüber reden, was wir da machen. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Wahlverfahren für den zweiten Wahlgang. Und dann haben wir noch so andere Kleinigkeiten, wie lange sollen die sich vorstellen und so ein Zeug. Sollen wir einfach diese drei Punkte als erstes mal machen und danach die anderen Sachen? Ich finde, wir fangen einfach mit Punkt 1 an und ja. Ich glaube, alles andere wäre auch schwachsinnig. Ja, dann machen wir das. Also gut, erster Wahlgang. Ich glaube, es steht da auch schon drin, dass durch den ersten Wahlgang bestimmt wird, welche Leute überhaupt auf die Liste kommen. Ist das richtig so? Das heißt, wir bestimmen dadurch die Länge der Liste und die Leute, die alle auf die Liste kommen und deren Reihenfolge erst im zweiten Wahlgang bestimmt wird, richtig? Die Listenlänge ist grundsätzlich ja auch davon nicht abhängig. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Also man kann ja auch eine feste Länge vorgeben. Außerdem bestimmen wir im ersten Wahlgang nicht die Länge, weil es sein kann, dass jemand überhaupt nicht seinen Platz annimmt. Wir bestimmen lediglich, wer auf die Liste kommen kann. Das werden 6 bis 7 sein. Nach neuester Information wird der Bundestag ungefähr 670 Sitze haben. Genau wissen wir es allerdings nicht, weil ja das Wahlverfahren für die nächste Bundestagswahl noch nicht feststeht und deswegen wir auch nicht genau sagen können, wie viele Sitze wir bekommen. Das war die Info und die Frage, die ich gerne noch einstreuen würde, weil wir das nicht beschlossen haben und wir vielleicht darüber reden sollten. Ich bin da immer sehr open-minded, ist, wie hoch soll denn das Quorum sein? Das richtet sich nach dem Wahlverfahren. Angenommen, du machst eine Ja-Nein-Wahl, also ein normales Approval, dann 50% natürlich, also 50% plus 1. Bei einem Ja-Nein-Enthaltung wäre es mehr Ja als Nein und bei einer Ablehnungswahl weniger Nein als Ja. So, und genau da ist meine ich, weil das Wort natürlich finde ich unnatürlich. Jo. Das haben wir schon immer so gemacht. Du kannst natürlich auch eine 67%ige nehmen. Das finde ich aber unmöglich, machbar. Ja, man könnte auch weniger nehmen, ne? Ich könnte auch eine 30%ige nehmen und sagen, haben die Leute zumindest eine Grundunterstützung oder sowas. Sowas würde ich nicht reinbauen. Also man kann es natürlich im Liquid abstimmen lassen, aber alles, was unter 50% ist, ist ja kein Mehrheitsentscheid. Also nochmal ganz kurz. Es geht mir nur darum, dass das Quorum nirgendwo bestimmt wurde. Und ich finde es immer schlimm, wenn man Dinge für gegeben ansieht, weil man sie schon immer so gemacht hat. Ja, wir können es ja abstimmen lassen. Das ist durchaus ein guter Einwand. Ja, Frage, hast du eine Rückkopplung? Weil dann kann ich das einfach die ganze Zeit anlassen hier. Hast du. Schade. Also, wenn ich dazu was sagen darf, bei den Vorschlägen, die ich gemacht habe, war das Quorum auch stets mehr Ja als Nein stimmen. Also, wenn wir keine Enthaltung haben, ist das natürlich größer als 50%. Wenn man Enthaltung hat, heißt das ja Enthaltung raus und dann halt mehr Ja als Nein. Klar. Ich hatte das auch bei 50% gesehen. Ich halte das auch für eine vernünftige Geschichte. Man muss an dieser Stelle natürlich der Versammlung klar sagen, welches Quorum vorliegt und wie sie dadurch entsprechend auch, was sie mit ihrer Wahl machen. Wenn sie 50 Kandidaten haben und nur bei 10 Leuten ein Ja und bei 40 ein Nein ankreuzen und das machen alle, dann haben wir hinterher auch nur eine Liste mit 10 Leuten, maximal 10 Leuten. Und wenn man das entsprechend vernünftig kommuniziert und vielleicht eine Präsentation dann auch irgendwie raushaut oder irgendwas, ich glaube, dann kommen wir mit welchem Quorum auch immer gut rum. Wir müssen es halt den Leuten nur begreiflich machen. 50% halte ich insofern, oder mehr Ja als Nein, für eine gute Lösung, weil man dann weiß, mehr als die Leute halten den Kandidaten für akzeptabel. Es geht ja im ersten Wahlgang erstmal darum, halte ich ihn für akzeptabel, dass er auf die Liste kommt oder nicht. Ganz wichtig ist, dass die Kommunikation vor der Wahl stattfindet, vor Beginn der Vorstellungen etc. pp. Und während der Vorstellung, Wahlgänge etc. niemals darauf hingewiesen wird, wie viele Kreuze gemacht werden müssen. Wir sollten dieses Mal nicht nur eine Geschäftsordnung für Dummies, sondern auch eine Wahlordnung für Dummies rausgeben. Ja, also wenn ich tatsächlich das mit dem Wahlleiter mache, glaubt mir, ich werde das Wahlverfahren vorher ordentlich erklären, nicht so wie in Münster, wo, ach, ich mag so gern drauf rumhacken, nicht mal der Wahlleiter das Wahlverfahren so genau kannte. Ich will die Diskussion gar nicht in die Länge ziehen, bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte einfach nur, dass wir das Quorum auch da hinschreiben, weil im Moment steht da einfach nur, die müssen ein Quorum erreichen. Und da steht welches, und ich fände es halt cool, wenn wir hinschreiben, welches Quorum. Mehr wollte ich sagen. 50%, alles super. Ja, gut. Ich bin aber trotzdem dafür, dass wir das im Liquid einfach machen. Ich schlage vor, ein Viertel, ein Drittel, ein Halb, zwei Drittel, drei Viertel und dann kann man da auch für abstimmen. Weitere Wetten werden Jonas, angenommen. Alles, was unter der Hälfte ist, ist nicht demokratisch. Brauchen wir gut, dann sind wir uns ja einig. Ja, also ich würde auch du kannst höchstens unter der Hälfte zwei Drittel nicht reinstellen. Und die Hälfte nehmen und machen. Okay, wollen wir das mit die Hälfte und zwei Drittel machen oder nehmen wir einfach die Hälfte? Bitte größer als die Hälfte nehmen. Ja, natürlich. Ja, so natürlich ist das. Mehr Zustimmung als Ablehnung, egal wie. Ja, so natürlich ist das jetzt aber wieder gar nicht in unserer letzten Geschäftsordnung. Beziehungsweise in der für Münster schon stand drin. Da haben wir ja vorher noch diskutiert, dass 50% 50 plus eine Stimme ist. Und Andreas Graf ist genau da dran gescheitert. Genau da auf die Klappe gefallen. Also so natürlich ist das gar nicht, weil bei der Zweidrittelmehrheit muss es eben nicht mehr drüber sein, laut unserer bisherigen GO, sondern es reicht, wenn es genau doppelt so viele Ja wie Nein sind. Deswegen streicht das natürlich. Naja, wenn wir gut, 50% Quorum ist 50%, da hast du recht. Aber es geht ja darum, eine Mehrheit abzubilden und das ist immer 50% plus 1. Das muss einfach klar kommuniziert werden. Entweder ist es mehr als 50% oder ist es größer gleich 50%. Das ist halt ein Unterschied. Also nochmal, mehr Zustimmung als Ablehnung. Das heißt, entweder mehr Ja als Nein stimmen oder mehr Ja als Nein stimmen oder weniger Nein als Ja stimmen. Also bei diesem Wahl durch Ablehnung. Also weniger Ablehnung als Zustimmung. Jonas, kannst du dieses Wahl durch Ablehnung nochmal konkret fassen? Wie da das Quorum definiert ist? Weil das ist mir nämlich echt nicht klar. Ich erkläre am besten nochmal die Motivation dahinter und wie das dann funktionieren würde. Dann erkläre am besten Instant Runoff gleich noch hinterher, weil das kenne ich auch noch nicht so wirklich. Okay, das kann ich auch machen. Okay. Wahl durch Ablehnung ist halt der Vorteil, dass jeder direkt weiß, ich muss die Leute, die ich nicht drin habe, haben möchte, ablehnen. Und dadurch entsteht nicht dieses Problem, naja, gebe ich dem jetzt mein Kreuz, werden dadurch meine Leute schlechter dastehen. Also dieses Problem mit dem Approval, dass die Leute nicht so viele Kreuze machen, wie sie eigentlich machen würden. Das wird durch die Wahl durch Ablehnung wegfallen, weil die Leute ganz einfach sagen, boah, der passt mir nicht in den Kram, der kriegt mein Kreuz und alle anderen sind dann halt still akzeptiert. Kannst du mal erklären, wie, wann ich das geschafft habe bei Wahl durch Ablehnung? Weil das wird mir klarer, als wenn du das jetzt noch weiter erklärst, was so toll dran ist. Angenommen, du hast 200 Wähler und es sagen 100 Leute Ablehnung. Dann bist du abgelehnt, weil 50% abgelehnt haben. Sagen jetzt nur 99 Nein, dann bist du angenommen. Also ich finde das grundsätzlich ein bisschen problematisch, weil das so völlig alles verdreht. Normalerweise wählst du die Leute, die du ankreuzt und nicht andersrum. Und was habe ich zum Ankreuzen? Ja, Nein, Enthaltung? Nein, nur Nein. Also ich habe eine Liste und ich kann Nein kreuzen. Ich kann quasi sagen, den will ich nicht. Genau, du kannst Ablehnung ankreuzen. Wenn die Hälfte oder mehr die Person auf Nein angekreuzt haben, fliegt sie raus. Genau. Ich war zwar jetzt nicht da, aber ich glaube, was der Jonas erzählt hat, zu wissen, was der Jonas erzählt hat, der große Vorteil von dem Wahlsystem ist einfach, im Grunde genommen sind erstmal alle dabei, sie müssen explizit rausgeworfen werden. Das vermindert ein bisschen den Druck durch das Quorum, weil die Leute, die sich unsicher sind, eher dazu neigen, nichts zu tun, als aktiv auf Ablehnung zu drücken, sozusagen. Okay. Das ist jetzt eine andere Sicht, die sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, wenn ich einen Kandidaten wirklich nicht haben will, dann lehne ich ihn definitiv ab. Ja, natürlich. Aber wenn du dir unsicher bist und sagst, ich weiß nicht, so nach dem Motto, ich lasse die anderen entscheiden. Wenn du eine Ja-Nein-Wahl hast, Wahl durch Zustimmung ohne Enthaltung, bist du eher geneigt, Nein anzukreuzen. Den will ich nicht, weil ich mir unsicher bin. Mit Enthaltung kann ich mich enthalten. Das ist dann schon mal eine bessere Stufe, weil ich habe halt mehr, mehr Möglichkeiten anzukreuzen. Bei der Wahl durch Ablehnung, wenn ich mir unsicher bin, also kreuze ich eher nicht an, dass ich den ablehne, sondern lasse das andere entscheiden. So. Aber jetzt rein rechnerisch ist es doch so ähnlich wie Wahl durch Zustimmung. Ich habe nur andere Sachen. Rein rechnerisch ist es genau das Gleiche. Nur also psychologisch ist es was anderes. Genau, psychologisch ist es halt die Sache, dass ich jemanden nicht still ablehne, sondern still akzeptiere. Und halt also die komische Situation, dass man Leute ankreuzt, um sie rauszuschmeißen, wo man sonst Leute ankreuzt, um sie zu wählen. Naja, du bist halt Dinge gewohnt und das ist jetzt andersrum. Aber im Prinzip verhindert es, dass Leute auf die Liste kommen, die du nicht haben willst, genau wie das andere auch. Gibt aber allen, die eigentlich für die Liste geeignet wären, die Möglichkeit, auf die Liste zu kommen. Es ist es hat eine grundsätzlich positivere Einstellung zu den Kandidaten, weil das Wahlsystem sagt, grundsätzlich halten wir erstmal alle für geeignet. Und diejenigen, die nicht geeignet sind, die Leute nicht haben wollen, die müssen explizit abgelehnt werden. Bei dem anderen Wahlsystem ist es einfach so, dass man sagt, grundsätzlich ist erstmal keiner geeignet, außer diejenigen, die explizit draufkommen auf die Liste. Richtig. Und das ist dann so, dass nur die Konsenskandidaten dieses Quorum meist schaffen und die anderen, die vielleicht gut sind, aber man kennt sie ja nicht ausreichend, die fliegen einfach raus, weil zu viele Leute sich enthalten. Ja, ich gehe da halt psychologisch anders ran. Ne? Ich nehme den Zettel und sage, wen will ich, halte ich nicht für geeignet und da mache ich Kreuze. Und dann zögere ich bei Leuten, wo ich gleich gedacht habe, muss ich nicht haben, aber der war okay, da kreuze ich dann vielleicht doch nicht an, das stimmt. Genau, das ist Sinn der Sache. Zum Beispiel hatten wir das in Rheinland-Pfalz bei der Aufstellungsversammlung, dass 4 Leute, die eigentlich gut auf die Liste hätten kommen können, allein daran gescheitert sind, dass sie zu viele Enthaltungen bekommen haben. Dass dann diese Flexi-Quote, die ja beim Ja-Nein-Enthaltung entsteht, die nicht übers Quorum gehoben hat. Und hätte man lediglich gesagt, ja, du darfst nur 50%, weniger als 50% Ablehnung haben, dann wären sie halt auf die Liste gekommen. Und das waren keine schlechten Kandidaten. Ja, okay, also ich würde vorschlagen, das macht ja Sinn, wir stellen die drei Dinge auf jeden Fall schon mal zur Wahl im Liquid und damit entfällt jetzt hier die weitere Argumentation. Was ist Instant Runoff? Ja, Instant Runoff ist im Prinzip ein mehrstufiges Stichwahlverfahren. Bei einer Stichwahl hast du ja viele, viele verschiedene Kandidaten und du kannst immer nur ein Kreuz vergeben. Und nun machst du im Instant Runoff nicht nur ein Kreuz, sondern du sagst, sofern der Kandidat noch übrig ist, gebe ich ihm meine erste Präferenz. Und dann macht man halt für jeden Kandidaten, der überhaupt wählbar ist, eine Präferenz. Und dann kann es zum Beispiel sein, Kandidat A ist Position 1, Kandidat C ist Position 2, Kandidat B möchte ich nicht wählen, der kriegt keine Position und so weiter und so fort. Und in der Auszählung werden dann erstmal die Erstpräferenzen ausgezählt. Dann wird verglichen, wer hat den kleinsten Haufen, also die wenigsten Präferenzen. Der fliegt raus. Und die übrig gebliebenen Zettel von dem rausgeflogenen werden dann halt auf die noch vorhandenen Kandidaten umverteilt, nach der Zweitpräferenz. Jonas, wenn der Zweitpräferierte auch schon rausgeflogen ist, geht es zur Drittpräferenz und so weiter und so fort. Jonas, das bringt aber nichts, weil wir keine geschlossene Anzahl an Kandidaten haben. Also Instant Runoff bringt ja nur dann was, wenn ich eine bestimmte Anzahl Plätze zu besetzen habe und die habe ich nicht. Nein, das ist falsch. Die können wir haben, es hängt davon ab, wie das mit der Listenlänge abgestimmt wird. Es gibt ja die Möglichkeit, eine feste Listenlänge zu machen, es gibt die Möglichkeit zu sagen, es ist abhängig davon, wie viele es übers Quorum schaffen. Wenn wir da eine feste Listenlänge haben, haben wir eine feste Listenlänge. Beim Instant Runoff mit mehreren zu besetzenden Plätzen ist es dann halt so, dass du auszählst, der Gewinner steht fest, die Zettel nochmal nimmst, die Erstpräferenzen wieder aufteilst, den Gewinner nicht beachtest. Und dann halt so lange, bis jeder einen Platz hat. Ich ziehe dann meine Bewerbung als Wahlhelfer zurück, weil das ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich würde das auch nicht vorschlagen. Also das Ergebnis würden wir dann da erst viel später bekommen, ne? Wo steht's? Das steht da, weil der Mike Nolte sich das bestimmt anhört und sich dann aufregt, dass es jemand vorgeschlagen hat. Also ich sag nur, schön danke, dass gerade jemand den Link gepostet hat. Ich war es Gott sei Dank nicht. Die Anfragewahl dient im Sinne eines Mehrheitsprinzips der Bestimmung eines einzelnen Siegers. Da höre ich mal auf zu lesen, ja? Ja, das Instant Runoff ist für einen Sieger, kann aber auch für mehrere Sieger gemacht werden, weil dann einfach der Sieger in der nächsten Auszählung ausgeblendet wird. Also ich habe mir das auch mal durchgelesen vor einiger Zeit und ich halte das für nicht geeignet, weil es einfach da nicht passt, wie Michele sagt, und zweitens, weil die Auszählzeit furchtbar ist. Richtig, deswegen sage ich auch, für die AV Pampa wird das Instant Runoff nicht anwendbar sein. Das ist bis zu 10 zu vergebenen Plätzen machbar. Also werden wir es auch erst gar nicht als Initiative reinkloppen, denke ich mal. Genau. Wir könnten natürlich eine Listenlänge von 10 machen. Aber ihr wolltet es ja erklärt haben. Wer wollte das eigentlich erklärt haben? Ich wollte es erklärt haben. Na okay, gut, es fliegt raus, ja? Gegenstimmen? Ja. Keine. Die Frage mit dem Quorum steht jetzt... Entschuldigung? Was ist mit... ich schlag das jetzt nicht vor. Ich hätte jetzt noch den Vorschlag, dass wir... Scored-Voting machen. Bitte was? Scored-Voting. Scored-Voting, natürlich. Ich würde jetzt noch Scored-Voting vorschlagen. Bitte nennt es Range-Voting, weil Scored-Voting einen schlechten Namen in der Piratenpartei schon hat. Ja, es tut mir leid, aber es heißt nun mal so. Und ich weiß, dass ich es schlecht angefangen habe und ich weiß, dass das System blöd war, was wir hier in der Fraktion benutzt haben und dass da alle gegen waren. Aber man kann das System ja auch besser machen. Man muss ja nicht mit Minuszahlen operieren zum Beispiel. Das war psychologisch ziemlich dumm. Man kann ja auch einfach mit einer Range von 1 bis 5 operieren und jeder, der über 3 kommt oder von 0 bis 5 und jeder, der über 3 kommt, hat entsprechend und so weiter und so weiter. Also wir könnten ja durchaus, von mir aus nennt es auch Range Voting, wenn das ein tollerer Name ist, aber im Grunde genommen könnte man dadurch eine noch bessere seine Stimme kann man halt noch besser, noch dezidierter abgeben. Im Grunde genommen wäre es sogar am allerbesten, man hätte eine Range von 0 bis 100, Ich habe mich ja da durchaus mit einigen Wahlsystemen, Leuten, so Politikwissenschaftler auch aus den USA so ein bisschen unterhalten. Die haben mich ja damals überhaupt darauf gebracht, das kurz nach Münster haben die mich darauf angesprochen. Je größer du die Range machst, desto dezidierter kann jeder Einzelne seine Kandidaten liken oder disliken. Und dementsprechend hast du am Ende ein Quorum und hast quasi sofort die Prozentzahl. Wenn du alle Zahlen zusammenziehst, durch Teilnehmer zählst, hast du genau die Prozentzahl der Leute, die diesenjenigen unterstützen. Und dementsprechend können die Leute halt viel besser sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Je kleiner man die Skala macht, desto einfacher ist das natürlich auf einem Wahlzettel. Ich weiß genau, auf welchen Webseiten du dich du dich da rumgetrieben hast. Also stopp, ich muss jetzt vor allem erstmal nochmal hier kurz der Vollständigkeit halber sagen, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass, ja. Nee, das hat... Entschuldigung, dass sie mich angeschrieben haben. Es hat ja durchaus seinen Sinn. Nur, Michele, mal die Frage, wir haben das eh vorgesehen als einen Vorschlag für den zweiten Wahlgang. Schlägst du es jetzt ernsthaft vor, auch für den ersten Wahlgang? Ja, ich schlage das schon ernsthaft vor, weil man kann es in beiden Wahlgängen benutzen. Ich weiß, dass das im zweiten Wahlgang auch vorgesehen ist, aber man kann es ja in beiden Wahlgängen benutzen und es lässt mir die Möglichkeit, bei einer Skala von 0 bis 5 zum Beispiel ganz klar zu sagen, diesen Kandidaten möchte ich mit einer 5, den Kandidaten, naja, dem gebe ich mal eine 3, das wäre immer noch eine Zustimmung, aber eben keine, also ihr wisst, was ich meine. Ganz kurz dazu, ich empfehle minus 1 bis 3, da hast du nämlich ein bisschen Psychologie drin. Oh, ich kann ablehnen, ich lehne ab. Die Ablehnung ist aber nicht so gravierend wie beispielsweise bei einer 0 bis 5, wo die Mitte ja irgendwo zwischen 2 und 3 liegt, wo dann die Leute sagen, dann ist wahrscheinlich die Mitte zwischen 2 und 3. Wenn ich 0 gebe, dann ratet man den halt arg runter. Und bei diesem minus 1 bis 3 vermute ich zumindest, dass die Leute wirklich die 0 als Mitte sehen und so dann abstufen. 1 ist so ein bisschen gut, 2 sehr ganz gut und 3 ist super duper gut. Okay, machen wir es uns doch einfach. Moment, ganz kurz, ich muss dazwischen grätschen. Ja, Jonas, du hast recht. Aber nein, du hast nicht recht. Das Problem ist ein psychologisches. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn, dann musst du aber von minus 1 bis plus 1 machen. Oder also immer gleich minus und plus, damit es ganz klar ist, 0. Ich möchte jetzt hier keinen Streit. Nein, ich will keinen Streit. Ich will das, was du jetzt gesagt hast. Den Link zu der amerikanischen Seite und dann liest der Jonas sich das mal in Ruhe durch. Ich habe das schon gelesen. Echt? Ich habe das 0 bis 100 schon gelesen. Es ist natürlich wie bei Amazon nutzt das 0 bis 5, wie bei verschiedenen Dingern, wo man Prozente vergibt. Es ist geläufig, die Leute verstehen, was gemeint ist, aber meines Erachtens ist es zu anfällig für taktisches Wählen. Ich wollte das jetzt an der Stelle einfach insofern abkürzen, dass ich sage, wir können ja gerne zwei Varianten davon ins Liquid kippen. Die Skala von Michele und die Skala von Jonas, wobei ihr beide noch sagen müsst, ob ihr euch bei der Auswertung nach dem Durchschnitts- oder nach dem Summenverfahren orientiert. Summe? Ja, einfach alle Punkte zusammenzählen oder einen Durchschnitt bilden. Ich weiß, deswegen Summe. Achso, das war eine Antwort, Entschuldigung. Ja, und deswegen macht das von minus n bis n auch in dem Fall den... größeren nein. Sinn, weil dann jeder genau sehen kann, bei 0, also größer 0 gewählt, kleiner 0. Nein, es ist nur eine Sortierung. Es ist für den zweiten Wahlgang. Und sobald du minus 3 bis 3 machst, ist es auffällig, dass es tatsächlich von 0 bis 3 ganz gute Verteilung. So, Jonas, wir hören dich gerade nicht. Aber wenn du soweit bist, dann sag doch einfach von minus wie viel bis plus wie viel das geht und wo du ein Quorum ist. Dann schreiben wir das ins Pad und machen daraus ein Liquid Inni und der Michele sagt das vielleicht auch. Also der Jonas möchte von minus 1 bis 3. Sein Quorum wäre bei 1. Ich möchte dagegen halten, dass das nicht funktioniert. Wenn, dann minus 3 bis plus 3 mit Quorum bei 0. Meine Präferenz wäre aber, das Ganze zu verschieben und von 0 bis warte, lass mich überlegen. Von 0 bis 6 zu machen, wobei mir 0 bis 4 reichen würde. Wir sagen 0 bis 4 und mein Quorum wäre 2. Ich bin da durchaus deiner Meinung, Michele, dass das vom Jonas nicht funktioniert, aber ich habe im Liquid ja auch nur eine Stimme. Er darf es gerne anbieten, habe ich kein Problem mit. Es sieht zumindest mal so aus, als hätten wir uns Mühe gemacht. Und bei dir ist auch Summe, ne, Michele, oder? Bei minus 3 bis plus 3 wäre es Summe. Und bei den anderen ist es einfacher, Durchschnitt zu zählen, weil der Durchschnitt muss bei 2 liegen. Ja, die Summe muss ja eh ausrechnen. Irgendwie war deswegen ich macht bei minus 1 bis 3 auch Summenauswertung irgendwie wenig Sinn, weil was soll die Summe sein? Die Summe weiß ich vorher nicht. Bei einer gleichen Skala minus n bis plus n weiß ich, die Summe muss am Ende größer 0 sein. Nein, du hast ja die Legitimation schon vorher gemacht. Nein, wir reden gerade vom ersten Wahlgang. Ja, da wäre das sowieso schwachsinnig, das was ich meine. Da wäre nur 0 bis 100 praktisch. Also gut, Jonas, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. 1 bis minus 1 bis 3 streichen wir aus dem ersten Wahlgang. Das nehmen wir jetzt nach unten, wenn wir später diskutieren. Genau. Die zweite Option ist, dass du deine 0 bis 100 jetzt für den ersten Wahlgang da noch einbringst oder 0 bis 99. Oder wir bieten es halt nicht an. Ich bin dagegen, 0 bis 100 zu machen, aber es wäre möglich. Gut, okay, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so, wer ist dafür, dass wir 0 bis 99 oder 0 bis 100 auch noch mit anbieten? Jonas ist dagegen. Da es einen so schlechten Ruf im Moment hat, innerhalb der Partei, weil es eben hier in der Fraktion einmal so fies schief gegangen ist, würde ich das rauslassen. Ja, dem schließe ich mich aus. 0 bis 100 hat aber ein anderes... ist ein anderes Verfahren als das, was ihr in der Fraktion angeboten habt. Also ich bin auch dagegen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Mehrheit dagegen. Du warst auch dagegen, Jonas. Ich bin dagegen, aber... Gut, dann lassen wir es doch weg. Jo, ich bin auch aus einem ganz anderen Grund dagegen, nämlich bei 0 bis 100 hast du 100 Abstufungen und keiner wird 100 Abstufungen verwenden. Ich habe mal gerade meinen Vorschlag geändert auf 0 bis 10. Also 10 Abstufungen sind genug. Das lässt sich auch noch relativ einfach auswerten. Das Quorum wäre bei Durchschnitt 5 und minus 3 bis plus 3... Das ist psychologisch was anderes. Ich würde auch entsprechend dagegen argumentieren, aber es ist das klarere System, weil ganz klar ist, Summe größer 0 und du bist dabei. Es ist sehr anfällig gegen taktische Spiele. Ja, könnten wir jetzt vielleicht mit dem Wahlverfahren für Wahlgang 1 so langsam zum Abschluss kommen? Das würde ich auch gerne sagen. Ihr könnt ja gerne nochmal alle ins Pad gucken. Wir haben im Moment Wahl durch Zustimmung ohne Enthaltung, wobei wir mehr Ja als Nein haben, das heißt größer 50%, nicht größer gleich. Wir haben Wahl durch Ablehnung, was Jonas vorgeschlagen hat. Auf dem Wahlzettel ist nur für jeden Kandidaten ein Ankreuzfeld mit einem dicken Nein. Wenn man das ankreuzt, ist man dafür, den Kandidaten rauszukicken. Wenn die Hälfte oder mehr der Wahlzettel auf Nein sind, dann fliegt der Kandidat raus. Richtig, Jonas? Wenn mindestens 50% Nein. Genau. Und wir haben Wahl durch Zustimmung mit Enthaltung. Das heißt, eine Enthaltung bedeutet auch eine echte Enthaltung, zählt nicht in das Quorum mit rein. Man braucht mehr als Ja als Nein Stimmen, um in den zweiten Wahlgang zu kommen. Wir haben Scored Voting Skala von 0 bis 10 mit einer Durchschnittsauswertung und das Quorum ist größer 5 oder größer gleich 5, Michele. Da muss ich aber nochmal gegen argumentieren. Nein, du brauchst jetzt nicht argumentieren. Das sind die Dinger, die wir ins Liquid kippen. Die Entscheidung fällen wir jetzt nicht. Nur ob wir die ins Liquid tun oder nicht. Das ist unsere einzige Entscheidung. Da kannst du immer noch argumentieren. Du bist 100 trotzdem gegen argumentieren. Gegen 0 bis 10. Weil du da nämlich wirklich die Unsicherheit hast, welches nehme ich jetzt. Und bei 0 bis 100 weiß jeder, es geht um Prozent. Und jeder kann sich eine genaue Meinung danach bilden. Jonas, das ist doch das Wahlverfahren, was der Michele vorgeschlagen hat. Und entweder kippen wir es als Projektgruppe ins Liquid oder der Michele kippt es alleine ins Liquid dazu. Was willst du jetzt noch machen? Ich will doch einfach nur die Möglichkeit geben, wenn die Leute sagen, das mag ich nicht, das ist mir zu kompliziert, dann sollen sie im Liquid eben dagegen sein. Fertig. Ja, aber du warst doch für 0 bis 100, warum bleiben wir denn nicht dabei? Weil wir das gerade gemeinschaftlich abgelehnt haben. Du übrigens auch. Ja, natürlich, aber ich lehne das hier auch ab. Oh Mann. Können wir vielleicht die Entscheidung für die anderen überlassen und uns selber ein bisschen zurücknehmen? Aber ich habe die Frage zu beantworten, das Quorum wäre Durchschnitt größer als 5, weil genau 5 sind genau 50% und wir haben gesagt, das Quorum muss überschritten werden. Also es muss mehr Ja als Nein sein. 5,00000 ist nicht erreicht. Punkt. Okay, gut. Und das als letztes haben wir jetzt hier noch stehen, Scored Voting mit einer Skala von -3 bis 3. Summenauswertung auch größer 0, weil wir dann auch genau, wie Michele gesagt hat, genau drüber sind. Ja, und das sind die 5 Wahlverfahren für den ersten Wahlgang, die jetzt hier stehen und die wir so ins Liquid geben wollen. Ist das richtig? Quorum brauchen wir dann nicht mehr, weil das an den einzelnen Wahlverfahren schon dran steht. Danke fürs Löschen. Jemand noch Gegenrede, noch weitere Vorschläge für den Wahlgang 1? Nur Fragen, die würde ich gerne stellen, wenn es gerne Zeit erlaubt. Also wir haben ja jetzt ausführlich darüber diskutiert und ich würde gerne wissen, ob zu den Verfahren auch eine Unterstützung in der Interpretation kommt, also eine Hilfe pro und contra, halt die Gefahren, die so ein Verfahren hat, also so eine Art SWOT-Analyse in Schlagworten oder in Einzeiler. Ja, so wie letztes Mal halt auch. Ja. Haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, bin ich aber auch ganz stark dafür und ich mache da auch gerne irgendwas. Ich denke, wir können ja gleich, wenn wir fertig sind, mit besprechen, welche Verfahren wir haben wollen, Pads aufmachen, wo wir das entsprechend dann vorformulieren fürs Liquid und da kann dann ja jeder seine Argumente eintragen für Pro und Contra. Ja, finde ich einen guten Vorschlag. Alexander, wir haben auch schon gesagt, dass wir, wenn es zur Vorstellung des Wahlverfahrens kommt, auf der bevor der Wahlgang losgeht, nochmal klar kommunizieren der gesamten Versammlung, wie das läuft, wie das Quorum ist, was es bedeutet und der ganze Kram, damit das halt vorher sehr klar ist den Leuten. Denn wenn man eine Wahl durch Zustimmung macht und hat ein Quorum von 50%, dann sollten die sich auch bewusst sein, wenn sie nur 5 Leuten ein Ja geben, dass die Liste eventuell nur 5 Leute enthält. Jo. Weitere Fragen, Anmerkungen, sonst irgendwas dazu? Gut, dann machen wir mit dem zweiten Wahlgang weiter. Als erstes haben wir hier den Scored-Voting-Vorschlag mit der Skala von -1 bis 3. Den hat der Jonas ja schon ausreichend vorgestellt, würde ich sagen. Ich würde gerne noch einen Scored-Voting-Vorschlag von 0 bis 5 machen. Glaube ich, braucht man jetzt auch nicht mehr argumentieren. Weil es einfach nur eine andere Skala. Und ja, sonst machen wir weiter mit weiteren Vorschlägen. 0 bis 10 auch noch. Also ich schlage 0 bis 10 deswegen vor, weil das die Prozentskala doch relativ gut abbildet, sozusagen. Und 0 bis 5 hat das Problem, also im Grunde genommen müsste man machen 0 bis Anzahl der Kandidaten, die es in den zweiten Wahlgang geschafft haben. Das hatten wir irgendwann mal in Gelsenkirchen, das ist aber ultra schwer auszurechnen. Wenn da irgendwie hinterher 30 Leute im zweiten Wahlgang sind, hast du da keinen Bock drauf. Würde ich die Skala auch wieder bis 10 machen, und zwar aus dem ganz klaren Argument heraus, dass ich eine Abstufung vornehmen muss im zweiten Wahlgang. Wo möchte ich meine Kandidaten haben? Habe ich nur 5 Stufen, mache ich quasi 5, 4, 3, 2, 1 und mache alle anderen auf 0. Das kann nicht Sinn der Sache sein bei 8 Kandidaten, die wir besetzen müssten. Du möchtest also Scored Runoff Voting machen? Nein, die Leute können Punkte vergeben, wie sie wollen, aber wenn ich ganz radikal sage, ich habe eine ganz klare Präferenz von 8 Kandidaten, die in der Reihenfolge auf der Liste stehen sollen, und der Rest ist halt Ausschuss, den will ich entweder nicht oder der ist mir egal, sozusagen. Dann vergebe ich halt diese 8 Punkte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und sage bei allen anderen 0. Das wäre die radikalste, ich habe eine Rangfolge im Kopf-Methode. Die funktioniert aber nicht. Und die Abstufung, die will ich die kann ich mit 10 bis 0 halt entsprechend noch ein bisschen besser machen, weil ich auch für die Leute, die eben über diesem ominösen achten Platz sind, entsprechend Punkte vergeben kann. Und ja, man kann auch doppelt 10 vergeben, wenn man sagt, die beiden sind gleich gut. Also ich möchte nicht, dass ich möchte kein Runoff-Voting machen im Sinne von, gib hier deine Reihenfolge an oder so, sondern einfach nur mehr Auswahl. Wichtig ist halt, dass bei einer größeren Range das Ding anfälliger gegen taktisches Wählen wird, weil normale Wähler normalerweise unter wenigen Stufen wählen und dann vielleicht mal eine 1, 2, 3, 4 oft vergeben, eine 6 sehr selten und vielleicht eine 10. Und hingegen macht der taktische Wähler so viele 10, wie er will und Rest Nullen und das ist unausgewogener. Du hast bei der Versammlung das Problem, dass die Leute sich im Gegensatz zu normalen Wahlen sehr stark unterhalten werden. Und insofern wird das taktische Element dadurch sehr viel stärker. Ja, deswegen muss es ja durch das Wahlverfahren minimiert werden. Wenn ich ein Wahlverfahren nehme, wo man unglaublich leicht taktisch wählen kann, dann befeuere ich diesen Krams ja auch noch. Beispielsweise ist dafür ja das Instant Run auch oft ganz gut geeignet, weil man da bis darauf, dass man ein negatives Stimmgewicht abwenden kann, indem man taktisch wählt, nicht taktisch wählen kann. Da gibt es kein negatives Stimmgewicht. Im Instant Runoff gibt es ein negatives Stimmgewicht. Nö. Doch, wetten? Ich verstehe nicht, wie man im Instant Runoff jemandem die Chancen schlechter macht, wenn man ihn oben einsortiert. Kann ich dir erklären. Demokraten 49%, Zweitwahl Grüne, Drittwahl Republikaner, Grüne 26%, Zweitwahl Demokraten, Drittwahl Republikaner, Republikaner 25%, Zweitwahl Grüne, Drittwahl Demokraten. Nun jetzt hast du verloren. Republikaner aus. Raus, damit werden die Republikaner Stimmen auf die Grünen verteilt. Die Grünen haben 51% und die Demokraten 49%, hätten jetzt aber 2% der Demokraten für die Republikaner gestimmt, wären die Grünen rausgeflogen, umverteilt worden auf die Demokraten und damit hätten sie 67%. Frage, schlägt jemand Instant Runoff vor oder warum unterhalten wir uns jetzt so intensiv darüber, dass ihr mich gerade verloren habt? Weil jemand gesagt hat, es gibt kein negatives Stimmgewicht. Ja, aber wir können uns ja auch auf die Verfahren beschränken, die jetzt hier genannt sind. Will einer Instant Runoff haben? Nein. Nein. Gut, danke, dann können wir die Diskussion doch beenden, oder? War keine Diskussion. Okay, die Fragen auch. Fragen zu Instant Runoff sind nicht mehr erlaubt. Ist er denn, jemand schlägt das Verfahren jetzt wirklich vor? Ich muss übrigens noch eins einbringen, keine Entschuldigung. Warum sind Instant Runoff mehr erlaubt? Weil ich das hier fertig kriegen will. Darf ich ganz kurz, wir müssen bei dem ganzen Squad Voting, egal welche Range wir nehmen, dabei schreiben, was passiert, wenn einer keine Stimme bekommt. Das ist ganz wichtig, weil keine Stimme ist nicht null. Doch. Also nein, bei den Ranges, die ihr genommen habt, nicht stimmt. Auch bei minus 1 bis 3 ist nicht abzustimmen keine 0, sondern eine 1. Ja, keine Stimme ist Quorum. Was? Ja, also erstmal. Der stimmt genau im Quorum ab, also bei den 50% oder was auch immer. Entschuldigung, Enthaltung gleich 0. Kein Ausschluss. Enthaltung gleich 0 ist falsch. Warum? Es kommt auf die Skala an. Also genau der Mittelwert. Nein, die Range ist darauf ausgelegt, dass die Enthaltung gleich 0 ist. Die Enthaltung ist der Mittelwert. Nein! Stopp. Ah, Moment, der Jonas will was anderes. Der Jonas will nichts angekreuzt. Der Jonas will, dass man meint, mit Minus... dass du das Ergebnis nicht verfälschst, wenn du den Mittelwert nimmst. Das ist dann eine Enthaltung quasi. So, was hier aber der Michel war es, glaube ich, gerade mit Enthaltung meinte, ist, wenn du nichts ankreuzt bei einem Kandidaten. Und für mich wird dann der Stimmzettel ungültig, wenn ich ehrlich bin. Du musst immer einen Fall, einen Fall definieren, das nicht angekreuzten Wert ist. Also zumindest ist das, was sinnvoll ist. Also deshalb gibt es ja genau zwei verschiedene Arten der Auswertung. Entweder man nimmt den Durchschnitt oder man nimmt die Summe und Also, ja, das ist, Moment. Also beim ersten, ich springe kurz in Wahlverfahren 1 zurück, bei Skala 0 bis 10 ist, wenn ich nichts ankreuze, passiert nichts, weil ich verändere den Durchschnitt nicht. Ich werde einfach bei dem nicht mitgezählt. Weil es ein Durchschnittsauswertungsverfahren ist, genau. Genau. Bei dem Scored Voting Skala minus 3 bis 3, wenn ich nichts ankreuze, zählt das als 0. Weil es ein Summenverfahren ist. Also ich werde halt auch wieder nicht mitgezählt. Was der Jonas jetzt anders macht bei seiner Skala minus 1 bis 3 ist, er sagt, wenn einer nichts ankreuzt, dann ist das halt eine 0. Die 0 macht es nicht schlechter, das Ergebnis, weil auch da werde ich einfach wieder nicht mitgezählt, weil ja nach Summe sortiert wird. Dann habe ich jetzt noch einen Nachteil von einem Durchschnittssystem. Du musst nämlich auch noch, also du musst nicht nur die Anzahl der Stimmzettel zählen und die Summe machen, um den Durchschnitt zu bilden, sondern du musst auch noch merken, wie viele Leute bei dem Kandidaten X nichts angekreuzt haben, damit entsprechend die Summe der Stimmzettel für diesen Kandidaten kleiner ist, um den Durchschnitt auszurechnen. Nein, du kannst einfach den Standardfall festlegen und kannst sagen, bei einem Scored Voting mit einer Skala von 0 bis 10 ist ein nicht angekreuzter Zettel eine 5 und du erhöhst den Counter für die Wahlzettel um 1 und den Counter für die Zahlen, die du zählst, quasi um 5. Dann bist du genau auf der Mitte. Dann verändert sich hinterher nichts. Das kann man machen, ja. Übrigens, kleiner Tipp, Scored Voting von 0 bis 5 ist ganz schlecht, weil 2,5 die Mitte ist und das kann man ganz strange nur vermitteln, wenn man 2,5 nicht ankreuzen kann. Nicht. Also Michelle, da muss ich dir eigentlich widersprechen. Nimm mal an, wir haben Scored Voting und jemand hat nur Stimmen mit 10, also auf deiner Skala von 0 bis 10 und jemand hat nur Stimmen mit 10 und es gibt auch viele Enthaltungen. Willst du dann hat er doch einen Durchschnittsscore gekriegt von 10. Und da kann ich doch die anderen nicht als 5 zählen. Ja, das ist eben die Frage, was man vorher kommuniziert. Wenn man kommuniziert, eine Enthaltung wird halt nicht gezählt, dann hat er einen Durchschnitt von 10. Ja, das ist richtig. Würde ich auch so kommunizieren, weil das ein klareres Ergebnis ist. Weil den Leuten, die nichts ankreuzen, ist es halt egal. Und egal bildet man ab, indem man einfach nicht mitzählt. Genau, wollte uns den Gefallen tun und vielleicht 0 bis 4 draus machen, damit wir Enthaltung gleich 2 setzen können. Das ist ja halt nicht richtig. Man darf die Enthaltung nicht irgendwie nach einer Zahl setzen, sondern man muss die weglassen. Und man muss genau das machen, was Kandidatin gesagt hat. Du musst diese Zettel rausnehmen und du musst pro Kandidaten zählen, wie viel gültige Stimmzettel für diesen Kandidaten waren. Und das kann unterschiedlich sein pro Kandidat. Für die Durchschnittsberechnung muss ich dann wissen, wie viel gültige Stimmzettel pro Kandidat. Ja, aber was sprach dagegen, einfach nur zu summieren, weil ja das Quorum in Anführungsstrichen schon durch den ersten Wahlgang festgestellt wurde. Das weil zum Beispiel dann, auch. Dann weil fällt dann das, die Enthaltung wieder 0 Punkte ist. Ja, aber das ist ja für den zweiten Wahlgang egal, denn das ist ja auch egal, ob dann schon Leute gegangen sind nach dem ersten Wahlgang und gar nicht mehr mitwählen, etc., etc. Nee, wenn man einfach ist nicht aufsummiert, egal. Ist eine Summe. Also wenn du halt jetzt einen hast, im Extremfall 2 Stimmzettel, einer hat 10 angekreuzt, einer hat nichts angekreuzt, wäre der Durchschnitt der gültigen, also wenn man jetzt sagt, die nicht angekreuzt werden nicht mitgezählt, dann ist ja die Summe 10, beziehungsweise der Durchschnitt 10, ja, wenn man eine Summe macht, das ist richtig, ja. Eine Summe macht, das ist dann wieder was anderes. Also im zweiten Wahlgang haben wir jetzt hier nur Scored-Voting-Verfahren, wo man, glaube ich, nach Summe geht. Ja, ist das richtig? Im ersten Wahlgang, ja, okay, da ist gerade korrigiert worden, Enthaltung wird nicht ausgezählt. Warte mal kurz, es ist irrelevant, ob die Enthaltung gleich 5 gemacht wird oder nicht ausgezählt wird, weil es das Ergebnis nicht verfälscht. Nein, ist es nicht. Du hast 4 Leute, die abstimmen. Davon stimmt einer mit 0, weil er absolut dagegen ist, 2 stimmen mit 10 und einer stimmt gar nicht. Nein, machen wir es noch einfach, du hast 3 Leute, die abstimmen. 2 Leute stimmen mit 10 und einer stimmt gar nicht. Würde ich die Enthaltung auf 5 setzen, hat er einen Durchschnitt von 7,9 oder was? Eigentlich hat er aber einen Durchschnitt von 10, weil es haben nur 2 Leute abgestimmt. Der dritte hat einfach gar nichts gestimmt. Also sein Durchschnitt wäre eigentlich 10. Der Jonas hat insofern recht, dass es nicht bei dem Quorum von 5 egal ist. Also kommt auf jeden Fall aufs Quorum drüber. Aber die Frage ist ja auch, wir werden ja auch ein Wahlergebnis haben und wir werden das ja auch aufschreiben müssen, dediziert. Ob wir es bekannt geben, ist eine andere Frage, aber wir werden es ja im Wahlprotokoll explizit und dediziert aufschreiben müssen, wer wie viele Stimmen gekriegt hat. Und da müssen wir schon korrekt auszählen. Außerdem finde ich es sehr bedenklich, wenn beispielsweise 3 Leute 10 machen und 205 und der kriegt dann trotzdem einen Durchschnitt von 10 und die Leute denken, oh, der ist... Nein, das stimmt doch gar nicht. Doch, doch, rein theoretisch schon. Nein, nein, nein, es stimmt nur dann, wenn wir es so machen würden, wie du hier schon wieder schreibst. Die Enthaltung zählt nicht. Wenn von 100 Leuten nur 2 abstimmen und die stimmen mit 10, dann hat er nun mal einen Durchschnitt von 10. Punkt. Wenn 98 sich enthalten, haben die sich enthalten. Wenn du jetzt 98 Leute, deren Enthaltung als 5 setzt, dann hat er nur einen Durchschnitt von 5,2. Er wäre immer noch übers Quorum, aber mit einem extrem viel schlechteren Ergebnis, was er eigentlich gar nicht hat. Er hat ein Ergebnis von 10, wenn es keinen interessiert hat. Das sehen wir wieder verschieden. Weil die Enthaltung ja auch eine Stimmabgabe ist. Ja. Nein, die Enthaltung ist eben keine Stimmabgabe. Er hat nichts angekreuzt. Enthaltung darf keine Stimmabgabe sein. Wenn du dich enthalten willst und willst deine Stimme trotzdem abgeben, kreuzt du eine 5 an. Nämlich genau die Mitte. So, ihr könnt auch gerne nochmal im Wiki nachlesen. Da steht explizit, bei der Durchschnittsvariante werden unentschiedene Wähler ignoriert. Das heißt, ein Kandidat nicht zu bewerten ist, wie ihm den Durchschnittswert zu geben. Genau. Steht da so. Aber der Fakt ist, die werden ignoriert. Ich glaube, das ist viel zu kompliziert. Das kriegt man nicht vermittelt und die Leute werden die Halle auseinandernehmen. Ja, ich bin auch Uwe, doch, das kriegt man vermittelt, indem man einfach sagt, wenn ihr euch enthalten wollt, kreuzt nichts an, dann wird eure Stimme auch nicht gezählt. Wenn ihr euch enthalten wollt, aber ein Kreuz machen wollt, kreuzt die 5 an oder was auch immer. Das ist genau die Mitte. Das ist die Enthaltung. Ganz klar. Denn, so. Ja, weil dann ist der Hintergrund wieder, dann können ja Leute, die eine Stimme haben von sich selber mit 10 und kein anderer gibt Stimme ab, die haben dann automatisch gewonnen, richtig? Ja, korrekt. Und das Problem hast du immer, wenn du in irgendeiner Form eine Enthaltung einführst. Wenn du jetzt eine Ja-Nein-Enthaltung-Wahl machst und 99 sich enthalten und einer sagt Ja, ist er auch gewählt. Bei einer Summe hast du es nicht, wenn du einfach die Summe nimmst. Und wenn du einfach die Summe nimmst, nimmt kannst man nicht. Du auch Approval mit 1 und 0 machen. Das ist die Frage, wie wertet man Enthaltung? Und wir sind uns, wenn ich das im ersten Wahlgang gerade richtig mitbekommen habe, da warst du noch nicht da, ich weiß. Genau, leider. Wir sind uns einig, dass Enthaltungen nicht mitzählen. Die sind halt raus. Wenn du dich enthältst, überlässt du die Entscheidung anderen. Genau, für die erste Runde Quorum halte ich das für sehr richtig, weil wenn man danach ein Scored macht, hat man nämlich manchmal das Problem, dass man mit Scored jemanden reinwählt, der gar nicht übers Quorum gekommen wäre. Also ist die Frage, ob wir eine Summe nehmen oder den Durchschnitt. Weil da ist das Enthaltungs, die Zahl für die Enthaltung einfach eine andere. Summe ist 0, das neutrale Element. Genau, Durchschnitt ist 5, also der Mittelwert ist das neutrale Element. Kurz mal die Frage, die ihr euch gerade stellt, ist, machen wir ein Scored Voting als Approval oder machen wir ein Scored Voting als Zustimmungswahl mit Enthaltung? Nichts anderes stellt ihr euch gerade. Ja, aber ganz kurz, Jonas, diese zweite Runde, was bildet denn den Willen der Versammlung besser ab, wenn 99 Leute einer Person eine 9 geben und damit, ich sag mal, ein Großteil der Leute den auch will oder halt nur ganz wenige ihm die 10 geben und alle anderen den gar nicht kennen, also nichts machen, welcher ist dann besser? Und da würde ich natürlich denken, besser ist wahrscheinlich der, wo ganz viele Leute sagen, das ist einer, der ist okay. Und okay, ich möchte. Das ist dann eher der Willen der Versammlung. Also daher wäre Summe besser, meine ich. Darf ich gerade Uwe und Jonas euch nochmal eingrätschen an der Stelle? Wir entscheiden hier heute jetzt nicht, welche Wahlverfahren bei der AV Pampa wählen. Wir entscheiden darüber, welche Wahlverfahren wir im Liquid Feedback zur Abstimmung stellen wollen und wie die Details von diesen Abstimmungen sind, welches ist das Quorum, rechnen, werten wir Scored Voting nach Summe oder nach Durchschnitt aus und so weiter. Also hier wird jetzt, wir brauchen gar nicht irgendwen überzeugen, dass irgendein anderes Verfahren besser ist, sondern es geht nur darum, welche wollen wir im Liquid anbieten. Jeder kann natürlich hinterher im Liquid, wie das üblich ist, auch noch Alternativen dazu bereitstellen, wenn er meint, andere Verfahren machen Sinn. Aber dass es keinen Sinn macht, Verfahren reinzustellen, wo wir sagen, die sind ungeeignet dafür, das zu erreichen, was die Versammlung in dem Moment beschließen will. Genau. Also richtig. Macht schon Sinn, jetzt hier zu sagen, das ist ein sinnvolleres als das andere, also kicken wir das eine schon mal komplett raus. Also gebe ich dir auch recht, aber können wir bitte irgendwie von oben nach unten weitermachen oder uns irgendwie... Wir hatten den ersten Wahlgang eigentlich schon durch. Welche Verfahren also, Leute, wir anbieten noch mal, wollen. Wollen wir da nochmal durchgehen? Das ist eine Grundsatzdiskussion, die wir führen. Es geht gar nicht um Wahlverfahren. Es geht darum, wie geht man mit Enthaltungen um? Sind Enthaltungen als so, als wenn ich rausgehe zum Rauchen und einfach nicht mitmache? Oder sind Enthaltungen eigentlich Ablehnungen, weil ich nicht genau weiß, ob ich abstimme, also ob ich für den Kandidaten bin sozusagen? Also das ist eine Grundsatzfrage, ob eine Enthaltung eine implizite Ablehnung oder eine implizite Zustimmung ist. Weder noch. Eine Enthaltung ist immer ein neutrales Element und das musst du genau so auch werten. Aber dann ist es doch so, wenn 100 Leute abstimmen, davon enthalten sich 99 und einer sagt, ich bin dafür, dann ist das angenommen. Und zwar einstimmig sogar. So wird es übrigens auch im Landtag gehalten. Ist aber schlecht. Ja, Moment. Ich frage mich jetzt echt schon seit Wochen, warum man diese Diskussion überhaupt führt, weil für mich ist eine Enthaltung eine Enthaltung. Wenn ich mich enthalte, sage ich ganz klar, ich bin nicht dafür, ich bin nicht dagegen, ich überlasse den anderen die Entscheidung. Genau, ich kenne das Thema gar nicht, im Zweifelsfall den Kandidaten nicht, genau. Das ist ja, also das jetzt ist diskutiert der Uwe gegen sich selber, das finde ich großartig. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion drüber, eine Enthaltung ist eine Enthaltung, das kann ich implizit als Ja oder Nein zählen. So, wenn ich sage, es, das haben wir hier Wahl durch Zustimmung, wenn ich sage, derjenige braucht 50% Zustimmung und ich nehme alle Stimmen, die abgestimmt haben, das haben wir nämlich häufig gemacht bei früheren Aufstellungsversammlungen und auch früheren Wahlen, zum Beispiel zum Vorstand, ich muss über 50% aller abgegebenen Stimmen, dann sind Enthaltungen Ablehnungen. Und genau das darf nicht mehr sein. Da müssen wir ganz klar reingrätschen und sagen, das haben wir zwar schon immer so gemacht, ja, der berühmte Spruch, aber es ist immer falsch gewesen und wir müssen das endlich mal korrigieren. Da gebe ich dir völlig recht. Für die erste. Und deswegen macht man nämlich eine Flexiquote draus und zählt eine Enthaltung als eine echte Enthaltung, also als Durchschnitt. Nein, eine echte Enthaltung ist, wenn es nicht gezählt wird. Deswegen ist sagen halt die wir mehr Ja als Nein. Ende. Mehr Ja als Nein. Das ist das, was du brauchst. Genau, um über das Quorum zu kommen, nicht um hinterher die Leute zu ordnen. So, sind wir uns einig, dass eine Enthaltung ist? Ja, stopp. Ich bei Wahlgang 1 Uwe ja. Sagen. So, stopp. Uwe, du sagst, um über das Quorum zu kommen und nicht für die Reihenfolge. Das Problem ist, wenn wir eine feste Listenlänge haben, beispielsweise 42 Leute, dann ist im ersten Wahlgang die Reihenfolge der Kandidaten im Zweifel entscheidend. Ob ich dann nämlich auf Platz 42 oder 43 lande im ersten Wahlgang, entscheidet, ob ich nachher überhaupt auf die Liste kommen kann oder nicht. Okay. Warum machen wir so einen Schwachsinn mit Listenlänge begrenzen? Moment, machen wir doch gar nicht. Nee, wir lassen das abstimmen. Steht da unten aber. Doch. Wir machen einen Legitimationswahlgang. Dann sind die Leute legitimiert. Zu weit. Jonas, wir sprechen hier drüber, was wir vorschlagen, wo andere Leute auch noch Vorschläge machen können. Wir bestimmen hier gar nichts. Ja, es ist halt schwachsinnig, die Listenlänge zu begrenzen, wenn man einen Legitimationswahlgang einführt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das vielleicht auch eine Einzelmeinung von dir sein könnte? Das könnte natürlich sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mehr als 50% so sehen. Ich stimme also ich dem Jonas 23. zu, aber da sind wir noch nicht in der Tagesordnung. Ja. Gib mir mal eben 5 Minuten, kann man eben über jemand übernehmen, bitte? Danke. Also, wir sind mit Wahlverfahren Wahlgang 2 jetzt, glaube ich, hoffentlich zum Ende gekommen. Wir können sind ja auch wir uns einig, dass wir einen Summenverfahren als Scout Voting vorschlagen? Also ich finde das zu präferieren, ja. Ich auch. Ja, Summe macht im zweiten Wahlgang Sinn, weil dann hast du am Ende eine Zahl und die sagt ganz klar eine Reihenfolge aus. Gut, danke. Das ist halt die Frage, wie man, nochmal vielleicht kurz die 2 Minuten als Beispiel. Wenn man 3 Leute hat, wie du es auch eben gesagt hast als Beispiel, Michelle, und du hast halt, was weiß ich, einen, der gibt 10 Punkte und beide anderen 0, dann ist die Frage, ist es gleich viel wert wie 3 Leute, die dem 3,3 Punkte geben? Ah, stopp. Uwe, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Es tut mir total leid, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wenn wir nach Summe sortieren, dann ist eine Enthaltung der Durchschnittswert. So, und dann ist... Dann können wir nicht sagen, eine Enthaltung zählt nicht, weil dann ja die Summe dadurch kleiner wird. Dann gebe ich einem 10 und kreuze bei allen anderen nicht an. Dann habe ich denen quasi 0 gegeben. Ja, das ein genau. Ein Nicht-Ankreuzen muss ein Durchschnittswert sein. Ja, es sei sonst denn, funktioniert nach Summe nicht. Genau, es sei denn, ich kann im zweiten Wahlgang auch noch sagen, ich kenne den gar nicht. Das muss man aber halt quasi im zweiten Wahlgang rausnehmen. Man muss sich dann halt im zweiten Wahlgang entscheiden, auch für den, den man nicht kennt. Das ist natürlich ein bisschen die Problematik daran. Also momentan ist es so, dass die Enthaltung als Null zählt. Deswegen müsste man eigentlich einen Enthaltungswert definieren. Aus welchem Grund? Also der sich enthält, will doch keinen Einfluss aufs Ergebnis haben. Weil du nach Summe sortierst. Nein, Herr er will Dark keinen Wind. Einfluss auf Ergebnis haben. Ja, ja? Aber hat er. Sobald er einem, also ich habe zwei Kandidaten zur Auswahl. Ich gebe dem einen 10 Punkte und dem anderen gebe ich kein Kreuz. Wenn ich kein Kreuz mache, gebe ich ihm automatisch 0 Punkte. Genau. Also man müsste, Problem. Man müsste sonst wirklich von -3 bis +3 machen, was man bei Personenwahlen aber, glaube ich, schwierig machen sollte oder kann. Oder du musst halt wirklich Pflicht ankreuzen. Und das ist halt vielleicht nicht vermittelbar, dass beim Pflicht ankreuzen der Mittelwert auf der Skala ist und nicht die Null und das Enthalten. Ja. Also was du machen kannst, ist, du kannst sagen, liebe Leute, ihr habt hier 5 Kandidaten, ihr müsst ein Kreuz vergeben, ansonsten ist das eine Null. Also es geht ja da nicht mehr um ein Quorum, man muss ja kein Quorum von 5 mehr erreichen, sondern man sagt einfach, pass mal auf, liebe Leute, wir addieren hinterher die Summe auf, macht ihr kein Kreuz, habt ihr 0 Punkte vergeben. Also dann ist eine Enthaltung gleich 0. Das ist ja keine Ablehnung, sondern das ist ja nur eine Sortierung nach ganz unten. Da, wo ich nicht mit abstimme, du kannst dich... Wenn du nach Summe sortierst in der Bewertungswahl im zweiten Wahlgang, kannst du dich effektiv nicht enthalten. Du kannst nicht sagen, ich stimme bei dieser Person nicht mit. Das geht nicht. Genau. Und dann ist die Frage... Und weil wer auch immer da jetzt gerade überall bitte nicht vorschlagen dran, schreibt unten an das -3 bis 3, wir wollten auch nicht Modell Münster im ersten Ding, haben es trotzdem reingestellt. Also dementsprechend würde ich das da auch reinstellen. Ja. Naja, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir keine Skala von 0 bis 5, sondern von 0 bis gerade Zahl vorschlagen? Weil eine 2,5 nämlich wieder ein neues Ergebnis ist, das keiner sonst vergeben kann. Das Einfachste wäre natürlich auch da 0 und 1. Ne? Aber auch da kann ich nur nochmal sagen, das ist jetzt so, also hier im Landtag heißt es, dies ist jetzt eine politische Entscheidung. Ob wir wollen, dass eine Enthaltung als 2 zählt oder ob wir wollen, dass eine Enthaltung heißt 0, weil ich habe dir keine Punkte gegeben. Man kann sich bei einer Bewertungswahl mit einer Skala, egal wie, solange n minus n plus n, solange die nicht gleich sind, kannst du dich nicht enthalten, weil du kannst keine 0 vergeben. Auch bei deinem Skala bedeutet immer Mittelwert. Bitte? Nein. Deswegen finde ich übrigens 0 bis 5 gut. Dann ist eine Enthaltung eine 2,5 und die kannst du anders nicht machen. Dann ist eine Enthaltung was Einzigartiges. Ich habe mal einen Vorschlag zur Güte. Können wir nicht einfach drüber abstimmen lassen? Ich möchte das nur erklärt haben. Also tut mir leid, Stefan, wenn ich gerade so ein bisschen... Ach, ich will gar nicht so aufpassend sein. Ich will nur erklärt haben, wenn ich nach Summe sortiere, Leute, es geht nicht um den Durchschnitt. Wir reden hier um Sortierung nach Summe. Mache ich kein Kreuz, habe ich... wenn ich einem anderen ein Kreuz, bei einem anderen ein Kreuz mache und bei demjenigen nicht, habe ich im direkten Vergleich dem anderen 10 Punkte gegeben und demjenigen, den ich nicht ankreuze, 0. Und das bevorteilt. Ich sage von vornherein, kreuzt du nicht an, zählt das als x Punkte. Was ich sogar für dämlich halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Haltung ja, ist 0. Also. Du kannst dich in diesem Verfahren nicht enthalten. Genau, und da man sich aber tendiert wahrscheinlich zu enthalten, wenn man den nicht kennt, bevorteilt es Leute, die bekannter sind. Bei einem Bekannteren, den man zwar kennt, aber nicht gut findet, gibt man vielleicht noch eine 1 oder eine 2. Und einen, den man nicht kennt, der kriegt dann leider automatisch die 0, was vielleicht unfair ist. Ja gut, aber das macht, also für mich persönlich macht es jetzt so rein logisch betrachtet nicht viel Sinn, wenn ich nichts ankreuze, dass das dann was anderes als 0 sein soll. Das, genau, das aber ist völlig du benachteiligst damit quasi Leute nach weniger Bekanntheit. Das heißt, und zwar je höher du gehst mit der Skala, das heißt, was weiß ich, du hast jetzt irgendwie 2 Kandidaten, den einen finden sie alle scheiße, geben ihm aber trotzdem eine 1 und dem zweiten, den kennt nur einer und der kriegt dann von dem eine 10, dann haben hinterher beide Leute gleich viel Punkte und dann ist die Frage, wer ist der Bessere, ja. Der eine Supergott, den einer kennt und ihm die 10 gegeben hat oder der ganz Schlechte, dem alle nur eine 1 gegeben haben. Du, Du hast völlig recht und das kann man auch nachvollziehen. Jetzt mache ich mich unbeliebt. Die logische Konsequenz daraus ist, dass man eine Range von minus n bis n verwendet und die Enthaltung ist ja 0. Nein, da hast du nämlich wieder das psychologische Problem, dass die Leute nur den letzten Minuswert vergeben. Zumindest die meisten werden das tun, weil eine Ablehnung ist und keine, naja, ein bisschen ja, abgelehnt oder viel abgelehnt. Der Kamier hat recht hierbei, ja. Ist schon, eigentlich schon. Und wenn du von 0 bis 10 machst, wenn ich immer nicht haben will, gebe ich dem auch den höchsten Negativ, also den größten Negativwert, sprich eine 0. Ist das gleiche Spielchen. Natürlich, klar. Deswegen mag ich auch alle diese 5 Skalen nicht. Also 0 bis 4, 0 bis 4, 0 bis 10, 0 bis 10, minus 3 bis 3. Mag ich alle nicht, deswegen habe ich ja minus 1 bis 3 vorgeschlagen. Also ich glaube gerade, also ich glaube im zweiten Bereich sozusagen, im zweiten Wahlgang, ist minus 3 bis 3, also ich finde auch den Vorschlag von Jonas nicht schlecht, ich finde ihn nicht blöd, also er macht auch Sinn. Ich finde die Skalen schlecht, solange wir uns jetzt schon streiten, was eine Enthaltung ist. Das sollten wir nicht tun. Da sollten wir vielleicht die Skalen wegnehmen und stattdessen als Alternative minus 3 bis 3 anbieten. Denn dann ist ganz klar, es gibt eine Enthaltung, nämlich die Enthaltung ist die Enthaltung ist 0. Das Summe größer 0 kann übrigens weg, weil wir haben kein Quorum im zweiten Wahlgang. Wir sortieren nach Summe. Das kann man da ruhig hinschreiben. Statt Summenauswertung würde ich hier auch hinschreiben, Sortierung nach Summe. Und eine Enthaltung zählt als 0, also du hast eine echte Enthaltung, wenn du nicht mitstimmst, dann ist es dir tatsächlich egal, du wählst weder positiv noch negativ, aber ganz wichtig ist, am Ende müssen wir shiften und das müssen wir untereinander wissen und das muss der Wahlleiter wissen, am Ende darf nicht gesagt werden, so pass auf, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, wer wird auf jeden Fall in den Bundestag kommen, der Kaimi kommt im Bundestag, da bin ich mir total sicher, also der Kaimi hat minus 2,7 im Durchschnitt oder hat am Ende eine minus 100 Leute sind auf der Aufstellungsversammlung oder 300 Leute sind auf der Aufstellungsversammlung, der hat eine minus 200. Das ist psychologisch scheiße und das darf man nicht machen. Also wir müssen am Ende das Wahlergebnis shiften und sagen, okay, wir shiften um 3 nach oben und dann hast du die Reihenfolge. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da bin ich wiederum dagegen. Du möchtest, dass die Leute haben, richtig schön auf die Fresse fallen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich ein Verfahren, das die Sache von oben aufgreift und dann halt überhaupt keine negative Summe zulässt. Das dürfte bei meinem Verfahren so sein, weil oben nämlich schon weniger als 50% abgelehnt haben. Ja, aber auch bei deinem Verfahren, da machen 100 Leute mit und es ist 50 egal und 50 sagen, oh mein Gott, der geht gar nicht und sagen minus 1 und du hast am Ende minus 50 Punkte. Ja, herzlichen Glückwunsch, der hängt sich direkt an der nächsten Laterne auf. Das Geister, warum das sei Verbot, also das sei nicht zulässig, mit Negativwerten bei Personenwahlen irgendwo zu arbeiten. Ja, weiß ich nicht, irgendwie habe ich das... Amerikanische Wissenschaftler haben das rausgefunden. Ja, eben. Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ihr habt das im Wiki da irgendwie nicht so gelesen oder habt da irgendwie eine Phobie gegen, oder? Also ich meine, es ist irgendwie, da steht irgendwie ganz klar, bei der Summenvariante ist das Verfahren, dass man den Kandidaten dann eine Null gibt. Das heißt, es gibt dann eigentlich bei der Summenauswertung gar keine richtige Enthaltung. Wenn man eine Enthaltung da haben will bei einer positiven Skala, also ohne negativ, da muss man eigentlich Durchschnittsauswertung machen. Nein, man muss überhaupt nichts. Man kann auch einfach ein Wahlverfahren vorschlagen, das so nicht definiert ist. Also undefinierte Wahlverfahren werden überhaupt nicht vorgeschlagen. Wer den höheren Durchschnitt hat, hat den höheren Listenplatz und Ende. Und dann kann man sich auch wieder enthalten, indem man nicht abstimmt. Der Vorteil bei einer positiven... Warum machen wir dann nach Summe? Der Vorteil bei einer positiven Skala oder von 0 bis nur positive Zahl ist halt, dass man niemandem in die Fresse haut. Man hat halt dann einen schlechten Durchschnittswert. Wenn man mit 0,5 dann irgendwie rausgeht, ist auch nicht so richtig toll, aber es ist irgendwie besser als minus 2,5. Die Realität sieht aber anders aus. Die Realität sieht nämlich so aus, dass manche Leute sagen, oh, das ist mein Mittelwert. nach dem richte ich meine Enthaltung aus. Ein anderer sagt, oh, 0 ist für mich eine Enthaltung. Und ein anderer sagt, was ist eine Enthaltung? Ach, nehme ich die 3. Jonas, die Leute, die abstimmen, bestimmen nicht darüber, wie die Enthaltung ist. Doch. Das wird durch das Wahlverfahren festgelegt, wie die Enthaltung gezählt wird. Aber wir müssen das Verfahren, Leute. Ja, aber es geht doch nicht darum, wie sie gezählt wird. Es geht darum, wie das für den Wähler, also wonach er seine Mitte ausrichtet. Wenn ich nämlich sage, oh, den finde ich so ein bisschen scheiße und für mich ist die Mitte 0, dann gebe ich ihm eine 0. Wenn aber die Mitte eine 2 ist, dann gebe ich ihm eine 1. Aber die Mitte hängt doch von der Skala ab, oder nicht? Nein, die Mitte hängt von meinem psychologischen Verständnis, Verfahren. Jonas, guck mal bitte in dem Wikipedia-Artikel den Stimmzettel an und sag mir, warum dir da nicht klar ist, wo da die Mitte ist. Ich glaube, wir dürfen uns auch nicht zu stark an das Wikipedia halten. Also ich bin, wenn überhaupt, auf dem englischen Range Voting gewesen, habe da viel gelesen, aber auch an ganz anderen Stellen. Das Wichtigste ist, glaube ich, wir müssen sehen, wie lässt sich das Verfahren auf unsere spezielle Situation anwenden und was hätte das für Auswirkungen. Bei so Beispielsachen, wo du eine kleine Anzahl von Möglichkeiten hast, aus denen ausgewählt wird und jeder kennt die alle, also was weiß ich, irgendwo amerikanische Governor-Sachen, du hast nur 3 und du weißt genau, wie jeder ist. Bei uns ist es aber ja der Fall, dass manche Leute halt völlig unbekannt sind. Und das Risiko, oder was weiß ich, nicht das Risiko, sondern es tatsächlich so ist, dass wir überlegen müssen, inwieweit das Wahlverfahren jemanden benachteiligt, der unbekannt ist oder nicht. Und inwieweit das Wahlverfahren auch Leute schlechte durchkommen lässt vielleicht, die aber einfach nur bekannt sind. Und da müssen wir überlegen, ob wir da einwirken wollen oder das so neutral wie möglich haben wollen, wenn es das überhaupt gibt in neutral. Und das wird im Übrigen uns garantiert, oder gerade euch, wenn ich jetzt als Gast mich bezeichne, wie auch immer, vorgeworfen werden, da im Sinne von bestimmten Gruppen gedacht und agiert zu haben. Und ich glaube, da müssen wir was finden, was weder das eine noch das andere zu stark bevor- oder benachteilt. Bei welchem Wahlverfahren siehst du denn was, wenn ich mal so fragen darf, dich als Neutral? Also Range, eine große Range, man nimmt die Summe, bevorteilt. Haben wir nicht mehr, habe ich gerade rausgeschmissen. Und sorry. Große Range und Durchschnitt. Wenn der Durchschnitt, wie gesagt, wenn der Durchschnitt nicht auf der Mitte liegt, benachteiligt dann auch wieder die. Jetzt lass mich. Bin gerade abgelenkt worden. Deswegen. Moment, was heißt Durchschnitt auf der Mitte liegen? Entschuldigung. Also wenn wir von 0 bis x machen, muss quasi eine nicht abgegebene Stimme, wenn die eine 0 ist, benachteiligt das Unbekannte. Moment, nein, Moment, nicht abgegebene stopp. Stimme bei Durchschnitt wäre Enthaltung. Das ist, zähle, das heißt so. Wie viele Leute haben eine Stimme abgegeben? Also du hast wieder deine berühmten 100 Wähler, einer stimmt mit 10, 99 enthalten sich, dann ist der Durchschnitt 10. Oh, okay. Punkt. Und da ist aber die große Frage, ist dann einer mit 10, der von 100 gewählt wurde mit 10, nicht besser als einer, der mit 10 von einem gewählt wurde, beziehungsweise... Ja, und das... Das kann man ja festlegen, dass bei ja. Gleichheit... Ja, beziehungsweise dass, einer, der mit 9,9 von 100 wichtiger gewählt ist die wurde, Frage. Besser als einer, der Gut. von einem mit 10 gewählt wurde. Ja, wobei das natürlich nicht realistisch ist, Uwe. Also doch. Nein, es ist überhaupt nicht realistisch, dass sich 99 Leute enthalten und nur einer stimmt ab. Die Leute stimmen ab und die Leute stimmen irgendwo in der Range ab, wo sie sich, wie du gerade schon gesagt hast, wo sie ihre Mitte fühlen. Die Mitte bei einer Skala von 0 bis 10 ist ganz klar die 5. Das heißt, die Leute werden irgendwo im Bereich 3 bis 7 abstimmen. Die wenigsten Leute werden sich enthalten und du wirst nicht den Fall haben, dass einer von nur einem einzigen gewählt wird. Das ist ja Blödsinn. Ja, im schlimmsten Fall. Da bin ich aber auch nicht deiner Meinung. Ich würde bei einem 0 bis 10er sagen, meine Mitte ist irgendwo unter der 5. Ja, du kannst deine Mitte doch auch persönlich so festlegen, wie du möchtest. Ich verstehe das. Ja, aber ihr stellt das als gegeben hin, dass die Leute definitiv die 5 als Mitte nehmen. Und da hinkt halt das egal, Wahlverfahren. Wo die ihre Mitte machen, weil das ihre Nein. Entscheidung ist. Ja, aber wie, wenn sie Nein, es, Es muss doch ein Wahlverfahren Moment, geben, wo es geht nicht darum, dass man Quorum erreichen muss. Es geht nur darum, dass man am Ende eine Sortierung hat. Und von daher ist egal, ob du deine Mitte bei 3 anlegst. Wenn du sagst ja jetzt, das wäre bei den Leuten so, das implizierst du ja. Du sagst, deine Mitte liegt nicht bei 5, sondern die Mitte liegt niedriger. Also wird das bei anderen auch so sein. Ja, dann liegt die Mitte bei der Mehrheit der Leute eben unter 5. Dann haben wir eben nicht die Top 8 der Kandidaten haben eben nicht einen Durchschnittswert von 8, sondern haben nur einen Durchschnittswert von 6. Aber es geht ja nur um die Sortierung. Es geht ja nicht darum, dass ein Quorum erreicht werden muss. Von daher ist egal, wo die Mitte liegt. Du musst aber anständiges... Lass mich bitte ausreden. Also, pass auf, das ist völlig egal, wo jemand in der Mitte liegt. Also, du sagst, die Mitte liegt bei N. Ja, sagen wir mal bei N. Das heißt, wenn du sagst, deine persönliche Mitte liegt bei N, verteilst du im Durchschnitt N Punkte. So, und ob diese N jetzt 3 sind oder 7 oder 100, ist völlig egal, denn denn beim Range Voting geht es ja nicht darum, wie viele Punkte du absolut einem Kandidaten gibst, sondern interessant wird, wie viel du einem Kandidaten im Verhältnis zu einem anderen Kandidaten gibst. Und das hat dann nachher keinen Einfluss aufs Ergebnis, ob du durchschnittlich 3 oder durchschnittlich 5 oder durchschnittlich 7 Punkte vergibst. Doch, wenn ich nämlich weniger Punkte vergebe, dann hat jemand anders ein höheres Stimmgewicht. Nein, wenn es nach Durchschnitt geht, eben nicht. Das ist richtig, was der KI da an der Stelle sagt. Wenn wir die Durchschnittsauswertung machen, ist eigentlich deine Relativierung, wie du das relativierst, also, relevant. Die macht ja schon dann, spielt was. Außerdem, wir erklären das verdammte Wahlverfahren doch. Wir sagen doch den Leuten, die Skala geht von 0 bis 10. Geht davon aus, dass es Leute gibt, die bei der 10 was ankreuzen, bei 8, 9, 7 runter bis zur 0. Es gibt mit Sicherheit Leute, die die gesamte Skala ausnutzen. Wenn ihr eure Stimme abgibt und nur von 1 bis 3 ankreuzt und nicht die ganze Skala ausnutzt, dann könnt ihr das gerne machen. Geht aber davon aus, andere Leute werden es vielleicht nicht tun. Mein Gott, wir erklären auch, das einfach. Ist aber auch egal. Jeder kennt das Wahlverfahren. Entschuldigung, aber das ist auch egal, weil es bei diesem Wahlverfahren nur um die Präferenz untereinander geht. Gehen wir mal davon aus, du hast gleichwertige Kandidaten und die haben am Ende alle einen Durchschnitt von 7. Dann ist es völlig egal, ob du sagst, der eine kriegt von mir 8, der andere 7, der andere 6. Oder ob du sagst, der eine kriegt 3, der andere 2, der andere 1. Weil entsprechend deiner Sortierung veränderst du ein kleines bisschen an, also deine Relationen zueinander verändern ein kleines bisschen das Wahlergebnis. Nicht dein Ergebnis oder deine Wahl in Relation zu jemand anderem, weil jemand anders seine Mitte nun mal weiter rechts oder weiter links hat. Das ist völlig. Es geht nur um deine Relation untereinander. Von daher beeinflusst es nicht die das Theorie Wahlergebnis. Funktioniert aber. Die Theorie funktioniert aber auch nur, wenn du sagst, du hast eine Range von 3 Punkten, die du vergeben darfst. Wenn du sagst, ich vergebe meine Punkte von 1 bis 3, oh, und den kenne ich, der kriegt eine 10, ist die ganze Theorie wieder hinfällig. Aber du bist auch an Einzelfällen gerade. Ich würde Folgendes nochmal nehmen. Nein, bist du nicht. Nee, bin ich nicht. Man muss halt gucken, was kann ein Wähler wollen, und müsste die Sachen, genau wie es der Piratenschlumpf eben gesagt hat, erklären. Also als Beispiel müsste man erklären können, wenn du jemanden auf alle Fälle drin sehen willst, dann gib ihm die 10, das ist die größte Chance. Wenn du jemanden hast, den du auf keinen Fall haben willst, gib ihm die 0. Und wenn du es nicht beurteilen kannst, das ist die Frage, wie soll da die Empfehlung von uns lauten? Wüsste ich jetzt nicht. Und das dritte wäre, und wenn du jemanden irgendwo so einschätzen kannst, dann gib halt das, was dazwischen ist. Ja, aber das ist ja die Frage, wenn die Enthaltung sich hinterher nicht auswirkt, dann bringt die Enthaltung halt nichts. Sie wirkt sich hinterher nicht aus. Wenn ihr du nach denkt euch aber, gehst, wirkt sie sich nicht aus, genau, auf das Endergebnis. Ihr denkt euch aber immer ein super System aus, aber es gibt taktische Wähler, das könnt ihr nicht unter den Tisch kehren. Und diese taktischen Jonas. Wähler, die werden in einem bestimmten Wahlsystem bessere oder schlechtere das, Chancen ihren haben. Bekannten oder ich sag mal ihrem Einflussbereich diese taktischen Wähler oder Wahlgruppen natürlich genau diese Erkenntnisse aus dem Wahlsystem, die ich jetzt gerade angefangen habe zu formulieren, auch geben werden. Das heißt, die werden sagen, okay, gebt den Bösen allen 0 und gebt dem, den du durchhaben willst, 10, dann haben wir die größte Chance, dass der irgendwo mit dabei ist. Jonas, was du noch nicht verstanden hast, ist, dass es, wie viele Punkte ich persönlich im Durchschnitt vergebe, ob das 3 sind oder 9, hat nur Einfluss auf das Erreichen eines Quorums, wenn es denn eins gibt, aber nicht auf die Sortierung der Kandidaten. Das ist doch der Punkt. Für meinen Stimmzettel ist das wahr. Ja, aber, und für alle, fürs Gesamtergebnis auch. Nein. Das ist ja der Punkt. Angenommen, du hast 10 taktische Wähler. Diese 10 taktische Wähler vergeben von mir aus 100 bis 200 Punkte. Davon sind aber die meisten 0 Punkte. Dadurch haben diese Leute so ein unglaubliches Stimmgewicht, dass sämtliche anderen Wähler betrogen werden. Und dadurch musst du eigentlich sicherstellen, dass die, dass es bei einem reinen Sortierungsverfahren ohne Legitimation einen Mittelwert gibt, der so nah wie möglich an der größtmöglichen Ablehnung liegt. Weil du dadurch nämlich dieses ultrataktische Wählen mit ich rate meine hoch und die anderen runter nicht mehr so effektiv ist. Am besten hin, indem du die Skala kleiner machst auf 1 und 0. Genau. Richtig. Ja, das wäre zum Beispiel auch eins, das vorgeschlagen ist, und zwar der letzte Punkt. Aber durch dieses Range-Verfahren, da gibst du ja den Leuten die Möglichkeit abzustufen. Wenn du sie aber psychologisch dazu bringst, die Mitte nicht in der Mitte zu sehen, sondern weiter links, dann verhinderst du dieses ultrataktische Wählen. Nö, du machst es nach deiner Argumentation noch schlimmer. Warum? Wenn ich die Mitte weiter links sehe, sorge ich doch nach deiner Argumentation dafür, dass ich weniger Punkte verteile und die Leute, die taktisch wählen, mehr Stimmgewicht haben. Hast du doch gerade gesagt. Das viel Wichtigere ist nicht das hohe Stimmgewicht, sondern das Runterziehen. Je kleiner du die Range machst, desto mehr Punkte werden im Schnitt verteilt. Also auf die Range bezogen. Weil die Leute sagen, oh, ich habe hier meine kleine Zustimmung und noch ein bisschen mehr. Und man arbeitet sich von der Mitte nach rechts vor. Okay, zumindest stopp, mache dann ich das so. Können wir an dieser Stelle aufhören, das zu diskutieren. Dann bist du nämlich für 0 bis 4 und nicht von 0 bis 10. Und da steht beides da drin. Da stellen wir da rein und sollen die Leute abstimmen. Ja, ich wäre auch dafür, dass wir die Diskussion... Ich meine, es kommen noch neue Argumente an der Stelle, sonst könnten wir mal durch die Vorschläge alle durchgehen. Wir haben ja unten noch ein paar Wahl- durch Zustimmungsgeschichten, die auch noch dabei stehen. Ich glaube, nach der Diskussion, die wir bis jetzt haben, werden schon ein paar von diesen Bewertungswahlvorschlägen auch rausfallen. Wahrscheinlich die mit der Summe. Was meint ihr? Sollen wir die nochmal durchgehen und gucken, welche wir nun wirklich vorschlagen und welche nicht? Jonas? Was? Sollen wir die Diskussion ein bisschen beenden, also, und durch die Abzeile 39 durchgehen und gucken, welche wir davon vorschlagen im Liquid und welche nicht? Eine Frage habe ich noch zur Wahl durch Zustimmung mit Enthaltung. Das wäre ja wieder eine Summenauswertung. Gehe ich da recht in der Annahme? Ja. Also zählt Zustimmung als 1, Enthaltung als 0 und Nein als minus 1. Ja. Ja, im Grunde genommen, okay, ist das gut. Eine Bewertungswahlskala minus 1 bis 1. Okay. Ich ziehe übrigens alle meine Wahlvorschläge mit der Skala von 0 bis 10 zurück, bis auf die Sortierung nach Durchschnitt. Weil alles andere macht keinen Sinn. Enthaltung ist dabei tatsächlich eine Enthaltung, wie die Diskussion dahinter schon zeigt. Okay, gut. Ihr fangt mal oben an, Zeile 39, ja? Bewertung von minus 1 bis 3. Jonas, ein Vorschlag. Wollen wir den so einbringen im Liquid? Ja oder nein? Dafür. Alex? Ja. Jo. Jo. Auf meiner Seite eher nein. Boah, Enthaltung von mir. Also ja. Da unten, Stefan? Und wer ist BP Mike? Ich finde den auch nicht schön, aber packen wir ihn ins Liquid. Okay, nächster. Also ich glaube, das war jetzt, Meinungsbild war eher so, packen wir ins Liquid. Jetzt, was kommt jetzt noch? Ah, danke. Abzeile 41, was haben wir da? Bewertungswahlskala 0 bis 4. Enthaltung zählt als 2, Sortierung nach Summe. War der Vorschlag von mir? Sonst würde ich ihn zurückziehen. Dafür. Alex? Dagegen. Ihr braucht da kein Meinungsbildungsprotokoll schreiben, was nicht genommen wird, wird einfach rausgelöscht. Ja oder nein? Dafür nein. Oder dagegen? Nein. Kaimi? Nein. Wo sind wir jetzt? Also, sind wir bei Zeile 40. Ich hatte extra eine Leerzeile dazwischen gemacht. 41? Jetzt 41. Da wäre ich auch gegen. Bin auch dagegen. Unter mir? Auch dagegen. Okay, raus mit dem Biest. Kann ja jemand auch privat reinkippen, wenn er möchte. Dann haben wir... Ist das nicht das Gleiche? Achso, Enthaltung nee, zählt als Null-Sortierung nach Summe. Dagegen. Auch dagegen. Dafür. Ich bin dafür, das war zu tun. Ja, ich bin ich dran? Dagegen? Ich enthalte mich. Oh, ich verdammt. Wir waren mehr dagegen. Vier dagegen, einer dagegen. Bevor wir es hier durcheinander löschen, ich mache jetzt hier den Löschhansel. Ja, ich lösche einfach alles raus, damit wir hier nicht aus Versehen zu viel löschen. Okay, gut. Die jetzige Zeile 41. Dagegen. Moment, stopp. Ich sehe das als von der Auswertung her genauso wie Skala von 1, von 0 bis 10, ja? Also alles hier Enthaltung zählt als echte Enthaltung. Anders. Ansonsten bleibt nur alles, eine andere Skala. Wir in dieser 10er-Diskussion gerade hatten. Genau. Jonas ist dagegen. Alex? Dagegen. Müsste noch einmal nachfragen. Mehr. Enthaltung bedeutet Enthaltung. Das heißt... Wenn du nach Durchschnitt rechnest, nehmen wir eben die 100 Leute, okay, die abstimmen. Wenn davon nur 90 abstimmen... Wird durch 90 geteilt. Du zählst quasi für jeden Kandidaten, wie viele Leute haben für ihn abgestimmt. Okay. Bei dem einen teilst du eben die Gesamtsumme durch 90, bei dem anderen durch 95 und so weiter und hast halt einen anderen Durchschnittswert und die Enthaltung zählt halt tatsächlich, als wenn du rausgegangen wärst und machst bei dieser Person nicht mit. Ach so, können wir vielleicht noch kurz zur Mitabstimmung stellen, Enthaltung gleich Durchschnitt? Das habe ich nicht vorgeschlagen. Also ich meine, du kannst das gerne vorschlagen. Hatten wir gerade als erstes. Ja, dann schlage ich das Enthaltung auch noch gleich vor. Zwei hatten wir doch gerade. Ja, das hatten wir und eben. Und das haben richtig. Wir rausgeschmissen. Ach stimmt, dann brauchen wir das nicht. Okay, ich fange nochmal oben an. Ich war sonst zu durcheinander, ja? Also Zeile 41, Skala 0. Moment, warte mal kurz. Das war Summenauszählung und nicht Durchschnittsauszählung. Also poste ich es doch nochmal rein. Das macht keinen Unterschied. Bis auf die Multiplikation. Ich wink mal kurz mit dem Zaunfall. Ob ich jetzt die Zahl der Wähler um 1 erhöhe und die Summe um den Durchschnitt erhöhe oder die Zahl der Wähler nicht erhöhe und nicht zuzähle, doch, macht keinen Unterschied. Doch, es macht einen Unterschied. Und zwar gehen die Werte bei großer Enthaltung immer weiter gen Mitte. Somit wird ein Zehner mit viel Rückhalt besser als ein Zehner mit wenig Rückhalt. Wir reden hier von zwei unterschiedlichen Durchschnitten. Das eine ist der Durchschnitt der Skala. Von 0 bis 4 ist der Durchschnitt der Skala 2. Das andere ist der Durchschnitt der abgegebenen Stimmen. Das kann ja durchaus ungleich 2 sein. Richtig? Lass mich kurz über den Satz von Jonas nachdenken, bitte. Einen Moment. Michel, du hast gerade genau das Gegenteil von dem gesagt, wie du vorhin argumentiert hast. Also wie das Spielchen, wenn von 100 Leuten einer abstimmt. Verändert nicht den Durchschnitt der gesamten Zahlen. Was jetzt ja der Vorschlag ist, ist, eine nicht abgegebene Stimme zählt als Durchschnitt der Skala. Also Enthaltung wäre in dem Fall 2. Jetzt muss ich kurz drüber nachdenken, was der Jonas gerade gesagt hat. Moment. Also das ist ganz einfach. Du hast 100 Leute, 50 Leute geben 4 Punkte, 50 Leute enthalten sich. Dann ist der Schnitt 3. Zählen wir die Enthaltung als 2, dann ist der Durchschnitt 3. Zählen wir die Enthaltung definitiv nicht mit, ist das Ergebnis 4. Ja, ich bin dafür, dass das Ergebnis 4 ist, weil wenn ich mich enthalte, dann enthalte ich mich. Dann stimme ich nicht mit, dann ist es mir egal. Dann stimmen die anderen. Was wir jetzt wieder tun... Sehe ich auch so, pass auf. Komm, wir machen es von oben nach unten. Entschuldigung. Weil die Argumentationskette hatten wir schon dreimal. Ja, wir Zeile 41. Sind nur jetzt ich wieder bei einer zusammen. Anderen Art von Enthaltung, aber egal. Ja, Skala von 0 bis 4. Enthaltung bedeutet echte Enthaltung, Sortierung nach Durchschnitt. Wer ist dafür, dass wir es ins Liquid tun? Dagegen. Jonas? Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Das war eine Mehrheit dafür. Ja. Zeile 42. Dafür. Ich fasse nochmal kurz zusammen, bevor der Jonas anfängt. Das ist der Vorschlag vom Jonas, genau. Skala von 0 bis 2, die Enthaltung wird als 2 gewertet, Sortierung nach Durchschnitt, das heißt, wir hatten eben dieses Beispiel, 100 Leute stimmen ab, 50 geben eine 4, 50 enthalten sich, Score ist eine 3. Jonas ist dafür, Alex? Dagegen. Dagegen. Dagegen. Dagegen. Dagegen. Enthaltung. Fliegt raus. Sehe ich das richtig, dass das beim Zehner auch so ist? Ja. Wo ich den Zehner vor dem Vierer präferiere. Kurze. Aber gut. Zu der Zeile 40 und 42. Da ist ja jetzt halt der Fall noch nicht drin, dass du die gleichen Durchschnitt hast bei zwei Kandidaten und der eine bildet sich halt aus 50 abstimmenden Wählern und der andere wirklich nur aus 5 abstimmenden Wählern. Das wäre dann wie oben bei der tertiären Sortierung. Wäre das einzig Sinnvolle. Okay. Na, man kann auch eine Stichwahl machen, so ist es ja nicht. Ja, es wird wahrscheinlich zu aufwendig. Ist das sinnvoll? Aber die Frage, das Schlimme ist ja dabei, dass es ja nicht darum geht, dass wirklich beide Leute dann genau 3 haben als Durchschnittszahl, sondern da hat halt einer... Lass mal, ich komm mal. Ja. Uwe, darf ich kurz reingrätschen? Können wir das eben zu Ende machen, dann haben wir das einmal durch und dann überlegen wir uns, was wir okay, halt machen. Wie gesagt, du kannst es halt nicht reinstellen, ja, wenn es nicht geklärt ist. Da gebe ich dir völlig recht, aber wir haben jetzt schon 3 Anläufe versucht, diese Wahlverfahren, die wir ins Liquid geben, auszuwählen. Ich würde das gerne abschließen. Jonas hatte eben gesagt, ist das bei der Skala von 0 bis 10 das gleiche Abstimmungsverhalten von euch? Also bei mir ist es so. Yep. Ja. Ja. Ja. Ja, dann fällt das mit der Enthaltung gleich 5 auch weg. Gut, dann haben wir noch Bewertungswahl auf einer Skala von minus 3 bis 3. Sortierung nach Summe, Enthaltung zählt dann wie eine Null, ja. Da steht jetzt so viel hinter, wie bitte nicht vorschlagen oder wer will, soll es doch wählen. Diskutieren wir jetzt nicht lange drüber, sondern ihr sagt mir, ob ihr es haben wollt oder nicht. Jonas? Dagegen. Enthaltung. Dafür. Dafür. Enthaltung. Enthaltung. Angenommen. Gut, dann haben wir noch Wahl durch Zustimmung, das heißt ohne Enthaltung, ja, ja, nein, das, was wir kennen. Dafür. Dafür. Dafür. Michele? Bewertungswahl von 0 bis 1 dagegen. Ich bin dafür, dass wir es ins Liquid tun. Und dann, da ist aber die Frage auch, Summe oder Durchschnitt? Weil wir reden hier von Summe, ne? Okay. Ich finde, wir sollten nicht Skala von 0 bis 1 hinschreiben, ganz ja, einfach, weil Wahl durch Zustimmung entweder Akzeptanz oder nicht ist. Ich habe genau, ja eh nur die Wahl zwischen Ja oder Nein, dann ist das auch egal, ob man die Neins von den Ja's abzieht oder nur die Ja's zählt. Nein, ist eigentlich bei der hast du nicht. Es gibt nur ein Feld für einen Kandidaten, wo du ankreuzen kannst oder nicht. Richtig. Okay, gut, ja, aber dann... Deswegen ist die Summe... Ja. Viel wichtiger, also Anzahl Kreuze ist die weil Summe. Das bringt nämlich für Leute auch die Vergleichbarkeit mal näher zu den anderen, weil es ist ja de facto die Summe, die genommen wird. Stopp, was macht ihr denn da gerade? Das ist eine Bewertungswahl mit der Skala von 0 bis 1. Was nein. Wird? Nein. Wahl durch Zustimmung. Nein. Nein. Mit einem vereinfachten Wahlzettel, auf dem ich nur ein Liebe Leute. Pass auf, ich erkläre dir, warum das nicht so ist. Wenn du eine Bewertungswahl von 0 bis 1 machst, hast du ein Feld 0, ein Feld 1. Michelle, lass ihn doch ausreden. Ich würde es dir gerne erklären. Wenn du eine Bewertungswahl 0 bis 1 machst, hast du ein Feld 0, ein Feld 1. Hast du wieder die Frage, was machst du mit Enthaltungen? Hast du eine Akzeptanzwahl, gibt es ein Feld, das kreuzt du an oder nicht? Kreuzt du es an, bist du dafür? Kreuzt es nicht an, bist du dagegen? Ja, und trotzdem ist die Wahl durch Zustimmung die Bewertungswahl mit der kleinsten Skala, die es gibt. Das nein, ist naja, Problem. Nicht direkt. Es ist anders, weil es keine Range darstellt auf dem Stimmzettel. Es ist mit einem Range-Voting 0 bis 1 vergleichbar. Das heißt aber nicht, dass es das ist. Genau. Also der... Okay, darf ich fragen, ob dieses Wahlsystem Sinn macht, wenn ich eine Sortierung haben will? Ja, wenn ich nur ja oder größte nein sagen Akzeptanz kann? Ist genau, das wäre gleich größter Platz. Größte Akzeptanz ist größter Platz, aber man hat nicht die Möglichkeit, diese Summenbildung zu steuern mit vielen oder wenigen Zahlen. Aber genau. Also alleine das Wort Akzeptanzwahl sagt doch schon, dass es eigentlich genau, um Wahlgang 1 geht. Die Wahl, ja, aber das ist das. Nein, ohne Quorum. Das ist unlogisch, weil du kannst da ja nicht mehr nicht akzeptieren. Doch, du kannst nicht ankreuzen, dann akzeptierst du ihn nicht. Das Problem, was wir dabei haben, ist, dass in der Piratenpartei die Akzeptanzwahl gleich der Akzeptanzwahl mit 50% Quorum, also plus 1, gleichgesetzt wird, was aber eigentlich falsch ist. Normalerweise ist das Akzeptanzwahlverfahren ganz einfach, die Akzeptanz wird gemessen und verglichen. Gesagt, also, es ist natürlich ein Akzeptanzwahl. Aber der Begriff ist einfach nur schwierig zu erklären. Das stimmt. Es ist aber auch vermutlich so, dass angenommen in beiden Wahlgängen wäre Akzeptanzwahl mit 50% Quorum plus 1, dann wäre es auch wahrscheinlich, dass im zweiten Wahlgang dann nur 50 plus 1 und mehr Akzeptanz wäre. Wer auch immer da gerade Approval Voting hingeschrieben hat, herzlichen Glückwunsch, du kannst es ins Englische übersetzen. Ja, ich kann es in Englisch übersetzen, Leute vor aber allen es auch. Ist Wahl durch Zustimmung, hätte ich jetzt auch schreiben können. Also der Punkt ist da ja, im ersten Wahlverfahren wählt man vielleicht einfach anders bei dem Zustand, bei einer eventuellen Zustimmungswahl, weil es da nur darum geht, kommt derjenige auf die Liste oder nicht. Und im zweiten Wahlgang sieht das ja ganz anders aus. Da habe ich dann auch immer denselben Begriff hier oben. Du hast natürlich recht, Michele. Von der Auswertung her ist das wie eine Bewertungswahl von 0 bis 1. Vom Wahlzettel her sieht das aber anders aus. Okay. Haben wir geklärt, was das Verfahren ist? Dann ist das beim nächsten auch so, weil das ist eine Bewertungswahl mit der Skala von minus 1 bis 1. Nein, genau. Das heißt einfach, ich habe Ja-Nein-Enthaltung, also ist es eine Skala von 1 bis minus 1. Genau, aber in dem Fall... Oder minus 1 bis 1. Herzlichen Glückwunsch, Jonas. Nein, genau. Wahlzettel technisch 1 bis minus 1. Auf dem Wahlzettel steht Ja und Nein. Wenn ich nichts davon ankreuze, ist und es eine Enthaltung. Und Enthaltung steht auch drauf. Von mir aus, ja. Oder wenn ich nichts ankreuze, zählt das auch wie eine Enthaltung. Auswertungstechnisch ist es natürlich wie die Bewertungswahl von minus 1 bis 1 oder 1 bis 1. Also bei Wahl durch Zustimmung, um das noch einmal kurz nachgefragt zu haben, Wahl durch Zustimmung heißt auch, ich kann mich nicht enthalten. Kreuz nichts an, habe ich ihn abgelehnt. Korrekt. Nein, das ist dann falsch. In diesem Fall ist es keine Ablehnung, weil du kein Quorum hast. Ja. Ja, natürlich kann ist mich Ablehnung. Nicht enthalten. Ich kann nur Ja oder Nein sagen. Ich habe keine Möglichkeit, Null zu sagen. Und deswegen bin ich noch stärker dagegen als vorher, auch wenn es nicht nützlich ist. Entschuldigung. Das ist de facto eigentlich falsch, weil du nämlich kein Quorum hast und ihn somit nicht ablehnen kannst. Du gibst ihm nur deine Zustimmung nicht. Ihm nicht meine Zustimmung. Das ist psychologisch was anderes. Nein, ich kann nicht sagen, ich will dabei nicht mitstimmen. Darum geht es mir. Ich will über diesen Kandidaten nicht mitbestimmen. Das ist richtig. Wir haben bis jetzt jedes Mal darauf geachtet, dass man sich enthalten kann. Und jetzt nehmen wir auf einmal Wahl durch Zustimmung. Aber okay. Okay, ist klar, was das Verfahren ist, ne? Also, Jonas, dafür oder dagegen sollst du es liquid? Also nur damit wir jetzt hier keine Fehler machen, 43 ist schon abgestimmt, wir entscheiden jetzt über 45, nämlich das mit Enthaltung. Echt? Das ist schon abgestimmt? Echt? Ja, das andere hatten wir gerade. Ich kann mich da gar nicht erinnern, dass ich was dazu gesagt habe. Du hast dich, glaube ich, enthalten. Das war bei minus 3 bis 3. Nee, aber wir haben es tatsächlich schon abgestimmt, aber wir können auch nochmal. Wiederholt nochmal, dann ich habe das nicht mitgekriegt. Ja. Dafür. Ja. Michele? Ganz extrem dagegen. Ich bin auch dagegen. Siehst du, haben wir schon. Nee, das war nur eine Bestätigung von dem, was du vermutet hast. Das war nicht. Alles egal. Okay, gut, dann jetzt die Wahl durch Zustimmung mit Enthaltung. Enthaltung. Dafür. So, jetzt haben wir also alle. Jetzt gucken wir nochmal, was wir bei den Bewertungswahlen machen bei Stimmengleichheit. Ja, was der Uwe auf dem Herzen hatte, das steht jetzt bei Stimmengleichheit sekundäre Sortierung nach Anzahl der Stimmen. Gib mir einen Satz vorher dazu ein. Was? Denn die Frage ist jetzt, hat jemand, der von 10 Leuten mit dem Durchschnitt 3 gewählt wird, gewonnen? Oder hat jemand, der von 100 Leuten mit dem Durchschnitt 2,9 gewählt wird, nicht eigentlich gewonnen? Nein, jetzt in dem Verfahren, wie ihr es definiert habt, hat der mit 3 gewonnen. Nur nach der Abbildung des Wählerwillens auf jemanden, der hinterher dann immerhin hoffentlich 4 Jahre in einem Parlament sitzt. Aber deswegen war ich gegen diese Alternative. Das ist keine Stimmgleichheit. Die Stimmgleichheit wäre, die Frage ist, hat derjenige gewonnen, der von 20 Leuten im Durchschnitt von 3 gewählt wurde oder von 40 Leuten? Aber bei, ich weiß, was du meinst, Uwe, lass mich eben ausreden, bitte. Dabei, weil der Piratenschlumpf gerade gefragt hat, dabei würde also stimmen, derjenige, der mehr Stimmen bekommen hat bei gleichem Durchschnitt, ist in im direkten Vergleich höher. Und jetzt zu dir, Uwe. Ja, derjenige, der von 10 Leuten mit 3 gewählt wird, ist höher als der von 90 Leuten mit 2,9 gewählt wird, weil es der Wille von 80 Leuten war, nicht mit abzustimmen und es anderen zu überlassen, wie sie abstimmen. Ja, wobei dann noch unklar ist, ob sie mit 0 abgestimmt haben oder gar nicht. Nee, das ist nicht unklar. Sie haben gar nicht abgestimmt, sie haben sich tatsächlich enthalten. Ansonsten hätten sie nämlich den Durchschnitt gesenkt. Stimmt. Und ja, jedes Wahlverfahren begünstigt oder nicht kontroverse Kandidaten, und in dem Fall ist das halt eins, das kontroverse Kandidaten nicht. Sag ja, das ist jetzt. Aber das hast du halt bei jedem Wahlverfahren, wenn ihr bei uns gerade speziell nicht, gucken. Ab wann macht es Sinn und ab wann macht es keinen Sinn? Weil wenn nur Leute Chancen haben, die extrem bekannt sind, dann ist es vielleicht nicht gut. Und gleichzeitig, wenn Leute gar nicht bekannt sind und die aber gepusht werden, wenn die da reinkommen, ist es vielleicht auch nicht gut. Also insofern. Na gut, wenn genug Leute und die Kandidaten, die sie nicht kennen, mit wenig Punkten bewerben. Genau, und dann muss man halt da dann später wirklich sehen, dass man Empfehlungen zu einem Verfahren noch gibt, was sich wie auswirken könnte. Michel, was heißt Stimmenanzahl? Anzahl der Leute, die für diese Person abgestimmt haben. Okay, also auch minus 3, auch 0. Anzahl Stimmen? Ja, also auch 0. Nee, nicht Punkte. Wenn du 0, also auch 0. Derjenige, der sich enthalten hat, hat keine Stimme abgegeben. Und wenn ja, aber 0 ist ja keine Enthaltung. Korrekt. 0 ist richtig. Eine negative Bewertung. Also, bekommt. Hier wäre das eine sehr negative Bewertung. Also bekommt derjenige mit einem Durchschnitt von 0,5. Also bekommt derjenige mit einem Durchschnitt von 0,5 und 100 Leuten 0, 100 Leuten 1 eine bessere Bewertung als einer mit einem Durchschnitt 0,5, wo einer gesagt hat 0 und einer gesagt hat 1? Richtig. Und weißt du warum? Weil dann mehr Leute darüber entschieden haben. Ja. Ja, genau das war das, was der Uwe da im direkten halt Vergleich gerade vorgeschlagen hat. Um ein Zehntel oder ein Hundertstel unter einem anderen liegt, aber beim einen kommt es halt zustande von 2 Leuten und beim anderen von dem Rest der Versammlung, dann geht da aber ein Raunen durch den Raum. Und dann waren die Leute sich... Ja, aber dann haben die Leute sich enthalten, Uwe. Dann muss man sagen, liebe Leute, hättet ihr abstimmen müssen. Das heißt, hier geht ein Raunen durch die Leute. Ich meine, wie gesagt, das ist ja sowieso theoretisch, dass sich 90% der Leute enthalten. Und dann ist halt die Frage, was sagt man den Leuten? Sagt man den Leuten, enthaltet euch, den ihr nicht kennt? Oder enthaltet euch, wenn ihr Bedenken habt, und Bedenken haben könnte sein, und das ist ja der Punkt. Nie sagen. Bedenken haben könnte heißen, ich habe immer Bedenken, Außerdem, wenn ich kenne. Das sind halt so Sachen. Nun gut. Ich enthaltet euch, wenn ihr euch enthalten wollt. Wenn ihr dazu keine Meinung habt und ihr die Entscheidung allen anderen überlassen wollt, im Zweifelsfall ganz wenigen. Das ist eine Enthaltung. Genau. Und damit ist es eine echte Enthaltung und jeder kann damit glücklich sein. Willst du dich nicht enthalten, sondern einfach nur, du bist dir nicht sicher, nimmst du den Durchschnittswert von 2, Punkt, oder von 5, wie auch immer. Ich habe jetzt nochmal Summe hingeschrieben, weil sich das nichts nimmt und dann ist es zur Abgrenzung gegenüber der Summenauszählungsverfahren leichter. Ich fand das andere deutlicher. Deutlicher? Warum? Ja, Anzahl Stimmen. Erklärt es mir irgendwie besser. Oder Anzahl Leute, die an der Wahl für diese Person teilgenommen haben. Das heißt, nicht ohne Enthaltung, ja. Ich glaube, der Alexander okay. hat das vorhin geschrieben, richtig? Ja, Stimmanzahl habe ich doch schon geschrieben. Ich bin mal ganz kurz AFK. Dann würde ich so hinschreiben. Nee, Wähler sind ja alle, die gewählt haben. Ja, für den Betreffenden, okay, du hast recht. So, und dieses Verfahren bei Stimmengleichheit gilt eigentlich für alle Bewertungswahlen, die da zur Auswahl stehen, bei allen Skalen, ist das richtig? Naja, bis auf die erste. Und die vierte würde ich auch anders machen. Da würde ich nämlich sagen, am höchsten zählt die minus 3, dann die 3, dann die minus 2, dann die 2, dann die minus 1, die 1 und dann die 0. Um es mal allgemein zu machen, das gilt überall da, wo wir nach Durchschnitt berechnen und nicht nach Summe. Ja. Gut, dann mag das noch jemand bei der minus 3 bis 3 nochmal aufschreiben. Und dann haben wir es eigentlich auch. Nein, weil auch, bei minus 3 bis 3 berechnen wir nach Summe. Ja, ja, das entsprechende egal. Verfahren, die Anzahl der minus 3, dann die Anzahl der minus 2 und so weiter. Genau. So. Während das passiert, können wir dann Zeile 46 Stimmgleichheit, glaube ich, löschen. Das hat sich erledigt. Da unten hat noch jemand mal irgendwas mit Listenlänge aufgeschrieben. Ich glaube, also, so da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, oder? Bei Wahlverfahren 1 ergibt sich die, ne? Man könnte sie höchstens dann nochmal begrenzen. Ja, nee, das sind... Also wir sollten darüber reden, weil man kann natürlich auch bei Wahlverfahren 1 einen Cut machen. Richtig. Und sagen, wir nehmen nur... Ich bin jetzt mal ganz fies. Ich sage jetzt mal, ja, danke, dass ihr hier ständig die Zeile verschiebt. Ich sage mal 12 als Beispiel, weil wir sind uns relativ sicher, oder sagen wir 14, weil wir sind uns sicher, 7 Leute kommen im Bundestag, 7 wollen wir als Ersatz haben. Ja, sowas. Könnte man jetzt die Liste bei 14 kappen und sagen, nur die mit der besten, die 14 besten Zustimmung kommen durch. Aber ich habe das Gefühl, das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass diejenigen in Wahlgang 2 kommen, die Zustimmung des Plenums haben. Punkt. Die Motivation für so einen Cut wäre, dass wir den zweiten Wahlgang kürzer haben, aber weil wir weniger Kandidaten haben. Ich sag mal, wenn man dann sagt 42, korrekt. Dann kann man, glaube ich, auch sagen, ja, ich weiß es nicht, aber... Also mit 42 macht man sich lächerlich, 23, fände ich noch in Ordnung. Ich finde allerdings, wer die Zustimmung des Plenums hat, dem sollten wir nicht durch eine feste Listenlänge diese Chance wieder entziehen, in die zweite Runde zu kommen. Wer die Zustimmung bekommen hat, das Plenum entscheidet und das Plenum hat dann eben entschieden, 40 Leute und? In die zweite Runde kommen zu lassen, ja, dann ist das halt so. Außerdem nehmen wir mal einen absolut utopischen Wert. Angenommen, NRW kriegt jetzt 20% der Stimmen, dann hätten wir mindestens 24 Sitze zu vergeben, dann würden wir uns mit 23 alleine ins Knie schießen. Dazu kämen noch die Überhangsmandate, die Überhangmandate, etc. Moment, Entschuldigung. Ich will auch das Gleiche brauchen. Wo kriegen die Piraten die 20% in NRW? Nein, angenommen, sie bekämen die in NRW. Das ist aber völlig irrelevant. Es geht nur darum, dass du dir damit rein theoretisch ins Knie schießen könntest, wenn du die, unwahrscheinlich, die Grenze zu tief schon, setzt. Wir kriegen nur 5%, aber der Bus brennt irgendwie ab auf dem Weg ins Stadion und es sind alle weg und es müssen alle ausgetauscht werden. Aber das ist aber völlig egal. Wieso wollt ihr das kappen? Thema kommen, das wäre cool. Also erstmal reden wir hier gerade über vermengt über zwei Dinge, weil die Listenlänge nicht zwingend bedeutet, dass wir bei der Listenlänge die Leute aus Wahlgang 1 abschneiden. Wir können auch sagen, wir machen eine Listenlänge von 23 und dann kommen halt 50 in den zweiten Wahlgang, dann ist auch kein Problem. Danke, das dann kommen trotzdem nur 23 auf die Liste. Richtig, aber das ist halt eine andere Frage als die Frage, wie viele Leute in den zweiten Wahlgang kommen. Richtig, so. Das wollte ich die ganze Zeit sagen, ich bin nur nicht dazwischen gekommen. Ja, okay, du kannst sowieso Die Frage ist, wann wir cutten. Da können wir auch noch drüber reden. Also man kann ja erst am Ende den ersten Wahlgang cutten, um zu sagen, wie der Piratenschlumpf gerade gesagt hat, wir wollen nicht lange auszählen im zweiten, also cutten wir bei meinetwegen 23, so. Dann ist das eine ganz andere Motivation, als zu sagen, okay, wir haben Wahlgang 1, da kommen alle weiter, die es übers Quorum schaffen, und den Wahlgang 2 nehmen wir nur die Top 23. Ja, das sind aber zwei verschiedene Fragen. Wir können auch sagen, wir machen eine Liste von 23 und die ersten 42 kommen weiter. Maximal 42 kommen weiter und hinterher wählen wir 23 aus, ist ein schöner Vorschlag. Warum nehmen wir dem Plenum die Entscheidung ab? Also meinetwegen jetzt auch... So stärkst du Konsenskandidaten, das ist Schwachsinn. So, um das nochmal eben zu sagen, wir sollten das getrennt diskutieren und nicht das durcheinander werfen, das wollte ich nur sagen. Das heißt, wenn wir jetzt über die Listenlänge reden, reden wir nicht darüber, wie viele Leute in den zweiten Wahlgang kommen, das können wir dann gerne danach bereden. Gut. Außer wir sagen jetzt, es kommen nur 23 in den zweiten Wahlgang, aber wir wollen eine 42 lange Liste, dann wird es ein bisschen sehr strange. Wir sollten vielleicht wirklich erstmal über die Listenlänge reden. Richtig. Ich bin dafür, die Listenlänge überhaupt nicht zu kappen, ganz einfach, weil Potenzial verloren geht, das eventuell geschöpft werden könnte, aus welchen Gründen auch immer. Angenommen, die Fraktion sagt sie jetzt, scheiße, wir haben uns das anders vorgestellt, und dann fällt noch einer wegen Krankheit raus und einer stirbt und plötzlich haben wir nur noch... 7 Leute drin, obwohl 8 gewählt worden sind. Listenlänge und Leute kommen in den zweiten Wahlgang, weil ja immer das Risiko besteht, dass irgendwie... Es geht aber um die Listenlänge. Ja, aber ich glaube, es geht hier wirklich um zwei unterschiedliche Dinge. Erstens, und lasst uns da als erstes drüber sprechen, wollen wir eine Begrenzung haben, wer vom ersten Wahlgang in den zweiten kommt oder nicht? Nein. Die Frage ist, spielt das eine Rolle für die Versammlung? Also es werden wahrscheinlich sehr viele nach der ersten Wahl bereits nach Hause gehen und die an der zweiten wahrscheinlich gar nicht mehr mit teilnehmen. Und da ist die Frage, spielt es eine Rolle, wenn wir die Liste jetzt begrenzen für das Verbleiben, oder spielt es keine Rolle? Wir haben es Legitimationswahlgang genannt. Wenn wir eine Legitimation über Quorum haben und dann die Liste irgendwo kappen, obwohl derjenige legitimiert ist, dann ist er nicht legitimiert, obwohl es ein Legitimationswahlgang war. Ja, dann ist die Legitimation halt Quorum schaffen und unter die ersten X kommen. Also das ist ja eine reine Definitionssache. Okay, also... Gut. Wollen wir uns da ernsthaft drüber unterhalten? Ja, das ist so ein großer Schwachsinn. Als Beispiel kommt halt beim ersten Wahlgang doch irgendeiner durch, wo... Ja. Haben wir nicht gerade gesagt, wir wollen erstmal über das eine reden? Ja, wir bleiben erstmal beim einen. Wobei ich auch dafür bin, das einfach nicht zu begrenzen, weil es auch in der beschlossenen Liquid INI so drinsteht, dass es halt oder nicht begrenzt ist. Oder wir machen einfach die Sache, was ist das größte Außenmaß, das das Parlament annehmen könnte? Knapp 700. So 900, nehmen wir eine 900. So viele Kandidaten haben wir doch gar nicht. Das ja, aber du kannst es dazu schreiben. Es werden nur 900 Leute in den zweiten Wahlgang höchstens kommen. Nee, mir ging es ja nur darum, das noch einmal vorher zu sagen. Ich finde es nicht zielführend. Okay, weil dadurch nämlich... Möchte irgendjemand so eine Begrenzung haben? Nein. Wie viele Leute aus dem ersten Wahlgang in den zweiten kommen? Der möge sich doch jetzt bitte mal melden, sonst beenden wir die Diskussion doch. Ich glaube, es macht keinen Unterschied für den zweiten Wahlgang. Er wird ein bisschen kürzer, ne? Also brauchen wir sie nicht. Okay, gut. Er ist schneller ausgezählt, aber ansonsten hat er keine Bedeutung. Natürlich auch. Wird es nicht geben, weil wir gar keine Zeit dafür haben. Nein, wird es aus einem anderen Grund nicht geben, hahaha. Denn der Punkt ist doch, wir müssen allen im ersten Wahlgang ausreichend Zeit geben, sich vorzustellen. Wie sieht das aus? Sie bekommen x Minuten, sind fertig, werden gefragt, hast du dich ausreichend vorgestellt? Entweder beantworten sie es mit Nein, dann können sie sich weiter vorstellen, oder sie beantworten es mit Ja, dann können sie sich vor dem zweiten Wahlgang logischerweise nicht mehr vorstellen. Genau. Also, ich sehe das ganz entspannt. Darf ich kurz meinen Vorschlag nochmal einbringen, weil ich glaube, dass der auf der Mailingliste ein bisschen untergegangen ist. kurz zur Hintergrundinfo, die Grünen machen seit langem eine Vorstellungszeit von 7 Minuten. Das ist schon mehrfach gerichtlich angefochten worden. Die Gerichte haben gesagt, 7 Minuten sind ausreichend. Das nur als Hintergrundinfo. Wir haben irgendwann mal, also die meisten Gerichte sagen 10. Die Landeswahlleiterin in Niedersachsen hat jetzt gerade wieder 10 bestätigt. NRW weil, auch. Bitte? NRW auch. Ich habe explizit okay. nachgefragt. Okay, NRW auch. Also 10 Minuten, wenn wir die dem Kandidaten geben, selbst wenn wir ihm danach das Mikro aus der Hand reißen, hat er sich genug vorgestellt. Wir sollten trotzdem fragen. Wir sollten trotzdem fragen, ist aber auch egal, weil mein Vorschlag wäre folgender, weil es ja darum ging, wie sieht es aus mit der Vorstellung vor der zweiten Runde. Und wir hatten in Münster extreme Probleme, dass die Leute gesagt haben, oh ja, hier nochmal vorstellen und so, das muss schon sein und tralala. Mein Vorschlag wäre gewesen, man gibt eine Gesamtzeit von 10 Minuten, weil dann sind wir auf der rechtlich sicheren Seite, das kann niemand anfechten. Und wir geben diese 10 Minuten und zwar für die gesamte Vorstellung. Das heißt, jemand, der sich, also wir haben ein gesamtes Zeitkontingent von 10 Minuten für einen, der sich vorstellt. Plus die Fragen, da ist im Grunde genommen übrigens so halten, wie hier im Landtag auch, Fragen und Antworten zählen nicht in die Redezeit mit rein. Der darf sich 10 Minuten vorstellen und jetzt darf er aufteilen, wie er Bock hat, auf den ersten und auf den zweiten Wahlgang. Wer sich im ersten Wahlgang 10 Minuten lang vorstellt, hat halt im zweiten Wahlgang keine Vorstellungszeit mehr und darf nur noch seinen Namen sagen. So ähnlich wie es. Und du spendest die 400 Euro für denjenigen, der das mitprotokolliert und die Zeit sekundengenau einstellt? Ich nehme sogar die Zeit gerne. Habe ich kein Problem mit. Ja, ich wollte gerade fragen, also 400 Euro, weiß ich jetzt nicht, wo du die hernimmst, aber... Stundenlohn 20 Euro, 210 Stunden. Leute, ich nehme ja auch Stundenlohn für mein Protokoll. Mensch, der Michele macht das umsonst, hat er gerade gesagt. Fertig. Ich mache das gerne umsonst und ich protokolliere das auch gerne mit, weil es geht ja im Grunde genommen nur darum, eine Excel-Tabelle zu haben, sich daneben mit einer Stoppuhr hinzusetzen und zu sagen, okay... Du hast jetzt von deinen 10 Minuten 7 für deine Vorstellung gebraucht, du hast gleich noch 3 Zeit. Also sehe ich überhaupt gar kein Problem mit, habe ich mich total entspannt, was das angeht. Auch das habe ich, wenn ich mal kurz nicht hier ein paar Fakten reinbringen darf. Ich habe auch darf das ich den Vorschlag gefragt, eben noch zu Ende machen? Mach den noch erst zu Ende, Michele, und dann okay, bringt der lass Alex mich nur kurz zu Ende sagen. Im zweiten Wahlgang haben eben die Leute, die ihr Zeitkontingent von 10 Minuten aufgebraucht haben, haben eben nur noch die Möglichkeit, kurz ihren Namen zu sagen. Vielleicht kriegen sie so Gnaden, 30 Sekunden, dass sie noch einmal ihre Hauptpolitikfelder sagen können. Aber dann war es das auch, weil wir können eben uns das dann nicht mehr erlauben. Wobei ich glaube, dass wir dann am zweiten Tag sind und noch genug, also noch mehr Zeit hätten, aber ist egal. Die haben halt eben nur diese x Sekunden, die wir ihnen geben. Und jeder, der sich halt ein paar Minuten übergelassen hat, meinetwegen, der nur 7 Minuten geredet hat, der hat jetzt noch 3 Minuten und hat danach seine vollen 10 Minuten Vorstellungszeit gehabt. Und jeder muss für sich entscheiden, ob er diese Zeit benutzt oder nicht. Der Vorteil ist, wir wissen, Anzahl Kandidaten mal 10 Minuten oder sagen wir 10 Minuten 30 mit diesem Puffer, das ist die Zeit, die wir alleine für die Vorstellung der Kandidaten ohne Fragen brauchen. Tag, Wind. So, also ich habe auch das schon abgefragt bei der Wahlleitung. Es gibt keinen Anspruch darauf, befragt zu werden. Es gibt keine Verpflichtung für uns, Fragen zuzulassen. Wir müssen das nicht tun. Wenn der können wir, aber wir geredet hat, lass mich doch mal nicht? Einmal aufreden. Du fällst einem permanent ins Wort. Das ist unerträglich. Halt die Klappe, wenn jemand anders spricht. Mann, gedulde dich doch einfach. So, wir müssen lediglich die Vorstellung garantieren und alles andere müssen wir nicht. Wir müssen keine Fragen zulassen. Ich kann es aber echt nicht ab, wenn du hier auf das Grillen verzichten willst. Das ist ja hübsch, trotzdem lässt man sie ausreden. Wenn ich damit gemeint war, tut es mir leid, ich habe hier am Handy ein bisschen Probleme rauszuhören, wann jemand fertig ist, sorry. Nee, ich meinte Jonas. Also wir haben letztes Mal de facto auch bei den meisten Kandidaten aufs Grillen verzichtet, ja? Ja, und das war auch ganz schlecht. Jetzt muss ich dir ins Wort fallen. Ah! Ich habe mich total darüber aufgeregt. Jetzt höre ich auf. Ja, sicher war das schlecht, aber ich wollte jetzt erstmal darauf hinweisen, dass das jetzt gar nicht so realitätsfern ist, wie das jetzt klingt. Das ist doch relativ klar, wir haben am Ende, nachdem die Kandidatenaufnahme geschlossen wird, haben wir eine Zahl von x Kandidaten, die da anstehen und wir wissen, das sind ungefähr 10 Minuten oder 10 Minuten 30. Da kann man relativ schnell ausrechnen, wie viel Zeit wir brauchen und ob wir überhaupt noch Zeit für Fragen haben oder nicht oder ob es vielleicht sogar so super bequem ist, dass wir am Sonntag jedem nochmal 5 Minuten hinten drauf geben können, weil sich nur 20 Leute überhaupt bewerben, was natürlich nicht passieren wird. Aber das lässt sich dann doch ausrechnen in dem Moment. Oder? Das werden vermutlich weniger als 20% der Leute überhaupt die Fragen im Wiki lesen etc. Es werden ultra viele Leute mit überhaupt keiner Ahnung zu der Versammlung kommen, wer da überhaupt ist, wie man die Leute einschätzen kann. Und wenn wir keine Fragen stellen, wählen wir irgendwelche... Ja, keine Ahnung. Konsenskandidaten, die Leute halt kennen und der Rest ist da... halt mal unterm Tisch, auch wenn die fachliche Kompetenz haben oder auch wenn die gut sind. Darf ich kurz mal eine Frage an alle stellen? Ja. Kurze Zwischenfrage. Einfach nur eine Zahl von jedem würde ich drum bitten. Was glaubt ihr, wie viele Kandidaten, also ihr seht ja jetzt die Liste, wie viele Leute sich beworben haben und so, wie viele Kandidaten werden wir am Ende haben? Was glaubt ihr, wo landen wir ungefähr? 80 bis 140. Wie lange ist die Liste jetzt, Maschine? 35. Ich gucke sofort für dich. Einen Moment, ich gucke in beiden. Ich tippe mal so auf knapp 200. Also sie ist 35, sind offen. Nee. Nicht jetzt, sondern 50 angemeldet, war ja die Frage. Ja, nicht jetzt, sondern dann... Und insgesamt glaube ich auch eher so an 110, 120, die insgesamt da sein werden und wollen. Und da kommen dann durch, je nach Wahlverfahren, zwischen 20 und 50 Leute in die zweite Runde. Machen wir mal der Reihe nach. Dann der Alex, bitte. Also ich habe im Worst Case mit 150 gerechnet und ich rechne realistisch mit 70. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich fürchte 200. Michele, willst du auch was sagen oder bin ich dran? Also ich würde das, was jetzt da ist, für anderthalbfachen und sage ungefähr 90. Ich hätte die 35 mal 3 genommen, 105. Wieso sind das bei dir 90? Hat wahrscheinlich ein Wiki. Weil ich nur für anderthalbfache. Entschuldigung, zweieinhalbfache und nicht mal 3. Ach so, zweieinhalbfach, okay, alles klar. Ich schätze mal 80. So, aber jetzt nochmal zurückzukommen zur Vorstellungszeit. Gerade kam man hier nicht zu Wort. Also Michelle, bei dem, was du gesagt hast, das aufzuteilen, die Zeit, ich sehe da ein Problem, denn wie gesagt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, entweder du fragst die Leute vor dem ersten Wahlgang, ob sie sich ausreichend vorstellen konnten, oder du fängst dir im Zweifel dann nachher doch die Anfechtung ein, weil einer nur 6 Minuten aufgebraucht hat und sich noch 4 Minuten vorstellen wollte und es nicht mehr konnte, weil er ja nicht gewählt wurde im ersten Wahlgang. Und was ist das Problem dabei zu fragen, hast du dich ausreichend vorgestellt und er sagt ja und du gibst ihm in der zweiten Runde trotzdem seine Restzeit? Also ich muss ja nicht kategorisch damit ausschließen, dass er nochmal Zeit bekommt. Würde die Zeit haben, kann man es machen, ja. Wenn ich mal so einen Durchschnitt nehme über das, was ihr gerade alle gesagt habt, komme ich bei irgendwo knapp unter 100 Leuten raus. 100 Leute mal 10 Minuten. 16 Stunden Vorstellung plus 6,5 Stunden Wahlen. Sprengt schon so ziemlich alles, was wir an Also, wie gesagt, der Vorteil von diesem, wir geben denen nochmal die Zeit, wäre, dass man zumindest weiß, was man für die Vorstellungszeit genau hat. Also, und man hat in der zweiten Runde trotzdem noch eine Vorstellung. Denn andersrum geben die Leute 10 Minuten lang alles, wobei auch nicht alle ihre Zeit ausnutzen, das wissen wir auch, aber die geben 10 Minuten lang alles und in der zweiten Runde sagen sie nur noch ihren Namen, hallo, ich bin der Valentin, hallo, ich bin der Felix und dann gehen sie wieder. Das ist halt ein bisschen sehr strange. Ich kann euch aber auch, wenn ihr wollt, mal die Erfahrung aus Rheinland-Pfalz sagen. Die haben begrenzte Vorstellungszeit von 10 Minuten gemacht plus unbegrenzt Befragung. Und im Schnitt sind die Leute bei ganz knapp 12,5 Minuten gelandet. Also inklusive Pausen. Also 15 Minuten inklusive Fragen gerechnet, dann hat man jede Menge Puffer. Ja, das auf jeden Fall. Und ich möchte nochmal dafür plädieren, bitte, bitte, bitte kein Quorum für Befragung. Vielleicht eine Schließung der Befragung als GO-Antrag, aber nichts anderes. Steht das in irgendeinem der GO-Vorschläge? Ja, wenn ja, wer hat ihn geschrieben? Und wenn ja, wo wohnt er? Wie jetzt? Ich glaube nicht, dass das letztes Mal drin stand. Also, was denn? Das mit dem Quorum für Befragung, weil das war ja der größte Quatsch, den wir jemals hatten. Und wenn ich damals, wenn ich den Moment gehabt hätte, zum Mikro zu springen, aber ich war leider verhindert und es hat leider kein anderer getan. Also das dürfen wir definitiv nie wieder tun. Das Willen ist das, was uns auszeichnet. Da sind wir einer Meinung, aber Alex scheint hier ja sehr gegen Befragung zu sein. Ich bin nicht sehr gegen Befragung, ich bin einfach nur pragmatisch. Ich sage, wir haben keine Zeit dafür. Keine Zeit. Wir müssen uns diese Zeit aber nehmen. Wir können uns diese Zeit nicht nehmen. Wo willst du das machen? Doch, wir können 4 Tage machen eventuell. Ja, wie willst du das machen? Wie willst du das machen bitte, 4 Tage? Wir müssen auf jeden Fall befragen lassen können. Und wenn die Zeit nicht ausreicht, muss sowieso vertagt werden. Aber das ist das eine. Das zweite ist, man kann ja auch befragen erst in der zweiten Runde. Das wäre auch möglich. Wir haben doch einen äußeren Rahmen für den Parteitag. Natürlich kann der am Ende, am Sonntagabend nochmal unterbrochen werden. Aber der äußere Rahmen der Gesetzes ist doch erstmal das, was der Alex sagt. Bis Sonntag wollten wir eigentlich durch sein. Das, was der Uwe übrigens sagt, war Teil meines Vorschlags. Das habe ich jetzt nicht gesagt, weil das so richtig viel Gegenwind von euch bekommen hat. Aber man könnte auch in der ersten Runde tatsächlich nur Vorstellungen machen und das Grillen der Kandidaten erst in der zweiten Runde machen. Dann hat man quasi das Quorum gehabt, sozusagen, ob derjenige intensiv untersucht werden soll. Und dann könnte man in der zweiten Runde eine Fragerunde zulassen. Dann musst du aber in der zweiten Runde auch nochmal ein Quorum machen, weil es ja sein kann, dass sich einer als totale Gurke erwiesen hat. Ja und? Und dann müsste er eigentlich nochmal das Quorum überwinden. Deshalb muss die Befragung vor der Legitimation stattfinden. Nee, muss nicht. Der kann auch auf Platz 67 gewählt werden und ist dann keiner von den 8 Leuten. Hast du nicht gerade gesagt, du willst kein Quorum für die Befragung haben? Nee, es geht mir nicht um ein Quorum für die Befragung, sondern es geht mir um ein Quorum für diejenigen, die tatsächlich auf die Liste kommen. Also die Leute haben ihre 10 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Dann wird gewählt. Wer in die engere Auswahl kommt sozusagen, wird nochmal gegrillt. Und nach dem Grillen wird in Reihenfolge gebracht. Weil ich bin einfach Realist und sage, wenn wir am Ende eine Liste von 40 Leuten haben, alleine wer auf Platz 20 landet, hat nie eine Chance. Und das war ja mein Grund zu sagen, man macht die unterschiedlich groß, die Anzahl der Leute, die in die zweite Runde kommen und die Anzahl der Leute, die auf die Liste kommen, weil dann hat man einen Puffer von Leuten, die nicht mehr auf der Liste sind, selbst wenn sie beim ersten Mal durchgerutscht sind. Das wäre... Wir könnten es natürlich auch ganz anders machen. Wir könnten natürlich eine Legitimationsphase machen, dann die Sortierung und dann nochmal dieses Ablehnungsding, dass die dann noch rausgekegelt werden. Das mit der Zeit hast du begriffen, ne? Dass die begrenzt ist, Jonas. Ja, aber... Entschuldigung, ich wollte auch mal was sagen. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass in Münster, wenn wir da gar kein Quorum für Fragen gehabt hätten, dass wir mit dem Wochenende nicht ausgekommen wären. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wenn wir diesen Parteitag da über mehr als ein Wochenende ziehen und da eine große Lücke dazwischen setzen, dass wir uns dann noch eher irgendwelchen Anfechtungsgründen aussetzen, als mit irgendeiner anderen Aktion. In der Wahl sollen wir also die Liste begrenzen oder nicht, und vorher sollen wir die Anzahl der Quorumsleute begrenzen oder nicht. Deswegen war ja mein Vorschlag, zu sagen, man begrenzt die Anzahl der Quorumsleute, dass es nicht zu viele werden, dass man dann noch Zeit hat, die zu befragen, und begrenzt dann die Anzahl der Liste auf etwas kleiner, damit die ganz Schlimmen, falls einer da reinrutschen sollte, noch nicht mal mehr hinterher auf der Liste stehen, sondern nur bis in die zweite Runde kamen. Also deswegen war mein Vorschlag 42, 23 oder sowas ähnliches. Also ich habe jetzt, ich habe es mal kurz ausgerechnet. Also wir haben tatsächlich ein extremes Zeitproblem, das wissen wir alle. Mein ganz persönlicher Vorschlag wäre, da wir mit 7 Minuten auch sicher fahren würden, siehe Grüne, 7 Minuten in der ersten Runde zu geben. 7 Minuten mal 90 Tag, Kandidaten sind 10,5 Stunden. Genau, das ist genau der erste Tag. Dann könnte man theoretisch wählen lassen, genau, und auszählen in der Nacht. Ich habe kein Problem mit. Könnte man, ich schlage es nur vor, um sich die Zeit der Auszählung zu sparen. Am nächsten Tag, ich habe jetzt mal gerechnet mit 40 Kandidaten, die in die zweite Runde kommen. Die kriegen nochmal ihre 3 Minuten, die sie halt überhaben. Die werden noch befragt, 5 Minuten. Der Jonas hat gerade einen anderen Wert genannt, aber ich nehme jetzt einfach mal den Wert. Sind 320 Minuten oder 5 1/3 Stunden, also 5 Stunden 20 Minuten. Und dazu zähle ich noch einen Wahlgang von 2 Stunden, 2x2 Stunden. Am zweiten Tag wären es dann 2 Stunden, wären wir mit nach 7 Stunden 20 Minuten. Am zweiten Tag hätten wir dann die Liste fertig. Da hätte ich nochmal eine Frage an den Alex. Du hast eben sehr vehement gesagt, dass man wirklich die 10 Minuten braucht in NRW. Jetzt hat der Michele gesagt, die 7 reichen. Wo sind wir denn eigentlich? Also letztendlich muss das Ganze Bestand haben vor dem Landeswahlausschuss. Und also die Landeswahlleitung, Landeswahlleiterin spricht jeweils immer die Empfehlung aus, ob alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Und an diese Empfehlung binden sich die Mitglieder meistens. Und hey, da sitze ich drin. Ob das jetzt anders ist, wenn jetzt auch Piraten in diesem Ausschuss sitzen, weiß ich nicht. Aber bisher war es halt so. Und ich habe halt explizit nachgefragt und mir wurde 10 Minuten als Mindestzeit gegeben. Ich habe auch noch den Hinweis, dass wohl schon Anfechtungen durchgekommen sind, weil eine Versammlung bis nach 22 Uhr ging und die Leute da nicht mehr fähig waren, der Versammlung zu folgen. Also Problem ist, bei 10 Minuten und 90 Kandidaten, teilweise haben hier gerade Leute 140 Kandidaten genannt, dann brauchen wir nur für die erste Runde schon 2 Tage. Aber ich rechne jetzt mal mit den 90 Kandidaten. Bei 10 Minuten Vorstellungszeit sind das schon 15 Stunden Vorstellungszeit nur für die erste Runde. Selbst wenn wir am ersten Tag von 10 bis 22 Uhr machen, brauchen wir schon 3 Stunden am zweiten Tag, also 13 Uhr, bis die Vorstellung für die erste Runde erst vorbei ist. Dann von 13 bis 15, bis die Wahl vorbei ist. Dann von 15 bis 20.20 Uhr, bis die zweite Vorstellungsrunde vorbei wäre. Ah, nee, warte, dann hätten wir hier nur 5 Minuten, Entschuldigung. Das wäre von 15 bis 18.20 Uhr, bis die Wahl wird. Dann wären wir, so, das würde so eben klappen. Aber auch nur, wenn es 90 Leute sind. Wenn es 130 sind, sprengt das jeden Rahmen. Wir hatten in Rheinland-Pfalz bei knapp 40 Kandidaten einen vollen Tag Vorstellung. Deswegen sehe ich es realistisch und bin der Meinung, wir kommen eh nicht mit in 2 Tagen hin. Also ich sehe das... Ich sehe ja, okay, wir haben sie befragt, ja. Ich sehe das wirklich nur so, dass, wenn wir zur Not auf diese 10 Minuten angewiesen sind, dass man halt sagt, wer wirklich möchte und sich 10 Minuten vorstellen möchte, der kann das bitte tun, aber wir bitten jeden Kandidaten, sich zurückzunehmen. Wieso kann ich den... Darfst du nicht. Ich darf den nicht bitten? Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Das geht anders. Das geht aber anders. Aber das ist ja eben mein Vorschlag. Durch meinen Vorschlag hättest du ja den Vorteil, dass du demjenigen sagst, hey, es ist total uncool, dich jetzt 10 Minuten vorzustellen, weil du solltest dir Zeit für die zweite Runde zurückhalten. Ja, aber es ist halt auch wieder an der Grenze. Ökologisch irgendwas. Also du... Nein, das würde ich ihm ja nicht sagen. Ich würde es ihm nicht nahelegen. Ich würde einfach nur sagen, pass auf, du hast die Zeit, du hast 10 Minuten Zeit. Wenn du die jetzt aufbrauchst, hast du sie aufgebraucht. Brauchst du sie nicht auf, hast du nachher noch Zeit, in der zweiten Runde dich vorzustellen. Bitteschön. Und jeder, der einigermaßen gerade ausdenken kann, wird vielleicht 7 Minuten reden und sich ein bisschen Zeit überlassen für die zweite Runde. Das mit dem Nahelegen ziehe ich mal zurück. Zwischenmeldung an die 3 Neuen. Seid euch bewusst, dass hier aufgenommen wird. Also, jetzt erzähle ich euch mal, wie das funktioniert, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Okay, 10 Minuten sind laut gesagt, Gerichts... Er hat es in Niedersachsen gemacht, das hat anscheinend ja nicht funktioniert. Jetzt reden die anderen weiter. Nein, hau rein, komm. Doch, als ich mich eingemischt habe, hat es ja funktioniert. Der Punkt ist folgender. 10 Minuten sind laut Gesetz eine notwendige Zeit. Nicht laut Gerichtsurteil. Laut Gerichtsurteil, richtig. Sorry. Der Punkt ist folgender. Wenn jemand nur 3 oder 4 Minuten fragt, dann fragt der Versammlungsleiter ihn, hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Und wenn er dieses bejaht und das alles im Protokoll ist, dann kann es nicht angefochten werden. Das hatten wir schon. Auch Teil unseres Kalküls gewesen, ja. Also Vorschlag wäre, die Leute stellen sich vor, man sagt ihnen, du hast 10 Minuten, verteilt auf beide Wahlgänge, die Leute nur 7 Minuten reden, fragst du sie, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen, derjenige bejaht das, es wird abgehakt, derjenige hat das bejaht, er geht von der Bühne, er wird eventuell nicht wiedergewählt, dann hat er bejaht, dass er genug Zeit hatte, sich vorzustellen. Kommt er in die zweite Runde, bekommt er seine Restzeit nochmal als Redezeit obendrauf. Ja, ist doch prima. Darf ich eben eine Frage stellen? Jederzeit. Danke. Wie kommt ihr bitte schön auf 90 und mehr Kandidaten? Und was heißt es? Erfahrungswerte in dem Fall haben wir nicht, weil wir noch nie bei Bundestagswahl kandidiert haben. Wir haben gerade einmal alle, die vorhin im Channel waren, gefragt, was sie denn so ungefähr erwarten, und das war so ungefähr der Durchschnittswert, so zwischen 80 und 90. Und es tut mir leid, Sabine, wir haben schon einmal für eine Bundestagswahl kandidiert, und da muss ich dich korrigieren. Ja, entschuldige, du hast ja recht. Ja, ist ja gut. Nein, was ist denn nun mit den Podcasts und den Kandidatenporträts im Kandidatenportal und alles, was so gemacht worden ist? Rechnet ihr damit, dass es hinterher so viele Spontankandidaturen gibt, oder wie kommt das zustande? Wir hatten für Münster, also Landtagswahl, knapp 100 oder um die 100 Kandidaten. Und ich glaube nicht, dass das bei so einem wichtigen Parlament, wo man auch noch Chancen hat, reinzukommen, dann plötzlich weniger wird. Dazu kommt ja, es ist gerade der 10.12., die Aufstellungsversammlung ist Ende Januar, ist noch ein bisschen Zeit, da entscheidet sich vielleicht der eine oder andere doch noch. Ja, und was wichtig ist, ist auf dem Platz. Wichtig ist, wer sich beim Wahlleiter meldet, nicht wer im Kandidatenportal steht oder einen Podcast aufgenommen hat. Ja, das ist klar. Das Einzige, was ein bisschen Leute scheuen lassen könnte, wäre meiner Tagen und eventuelles schlechtes Wetter. Aber what happen, wenn du meinst, du könntest in den Bundestag oder kommen, dann fährst du auch in die Pampa. Oder wenn du es nur machen willst, um zu stören. Ja, genau. Das ist wohl wahr. Nicht, dass wir hinterher mehr Kandidaten haben, als dann Piraten mit Akkreditierung. Das hatten wir in Münster fast. So, egal. Der Michele hat ja seinen Vorschlag durchaus mal vorgestellt. Wir haben den jetzt diskutiert. Sollen wir das irgendwie... ja, weiß ich nicht, unsere GO und WO danach ausrichten, oder wie ist hier so, könnte ich ja mal ein Meinungsbild haben von allen? Dagegen? Muss sehr sauber formuliert werden, ansonsten den Zeitgewinn begrüße ich. Macht natürlich nur Sinn, wenn dann wirklich nach dem ersten Wahlgang ein Quorum da ist, insofern eher tendenziell dafür. Also ich würde es sauber formulieren. Wir sollten das abstimmen lassen. Kaimi? Ich finde, wir sollten das abstimmen lassen. Variante nur einmal vorstellen, Variante erste Runde vorstellen, zweite Runde befragen und Variante Vorstellungszeit aufteilen. Denn ich würde auch lieber die zweite Runde als Fragen machen, anstelle von nochmal vorstellen. Und oder halt ja, das auch aufteilen, finde ich auch okay. Aber besser wäre erste Runde und dann zweite Runde noch ein paar Fragen zulassen an die Leute. Daher dann auch begrenzen, ruhig auf 42 als Vorschlag, und dann hinterher nur 23 auf die Liste nehmen. Meint ihr, wir sollen da verschiedene Modelle für den Verlauf auch ins Liquid packen, für das gesamte Verfahren? Was meinst du damit? Ja, also das wäre das, was der Michele vorschlägt, als eine als ein Tagesordnungsvorgehen quasi wir reinpacken ins Liquid, und als Alternative dazu, ich glaube, jemand hatte gesagt, wir machen nur eine Vorstellung vor dem ersten Wahlgang und vor dem zweiten Wahlgang nur eine Befragung. Das wäre ja ein anderes Verfahren. Erste Runde vorstellen und zweite Runde beides. Glaube ich, oder? Hast du auch noch vorgeschlagen? Kurze Anregung, wollen wir vielleicht dieses Grundmodell, wir machen 10 Minuten maximal Befragung und Ach nee, nicht Befragung, sondern 10 Minuten maximal Vorstellung plus Befragung so viel wie möglich als Grund-Inni und jeder, der will, kann detailliert seine reinschreiben. Darf ich ganz kurz vorschlagen noch als für diejenigen, die jetzt sagen, lass uns denen die 10 Minuten direkt am Anfang geben, wie auch immer, ist ja egal, darf ich vorschlagen, dass wir erst die Vorstellung aller Kandidaten durchziehen und dann eine Fragerunde machen? Weil ich sehe ein Riesenproblem darin, wenn wir tatsächlich 90 Leute über jeweils 12 bis 15 Minuten Gesamtzeit in die Mangel nehmen, dann kommen wir am Ende auf eine Zeit raus, wo wir schon Sonntagabend haben, da ist schon vorbei. Also es werden nicht alle in die Mangel genommen und wenn du dann eine Fragerunde mit allen machst, hast du die Situation, dass jeder sagt, noch Frage an alle. An Michelle, klar. Frage an alle darf man halt nicht zu. Zwei Leute gestellt. Weil wenn du Leuten 7 Minuten gibst und dann später nochmal mehr, die Leute nicht weiterkommen, die hatten ja dann die 10 Minuten nicht. Also das von vornherein. Nein, stopp. Moment. Die Leute teilen es selber auf. Genau. Ich teile gar nichts auf. Kannst du noch die Möglichkeit geben, aufzuteilen? Die können auch 10 Minuten reden. Genau. Punkt. Aber du wirst es dann nicht hinkriegen, den anderen dann in der zweiten Runde arbeiten zu lassen. Das halte ich, glaube, also das müsste man rechtlich klären lassen. Wenn du 10 nimmst und dann haben alle plötzlich noch 3 übrig. Das werde ich gerne morgen tun. Und dann sagst du hinterher, nö, da will ich auch noch 3. Da kommst du mit durch, glaube ich. Aber egal. Das kann ich gerne morgen klären. Michael, ich habe noch eine Bitte. Wir hatten das beim letzten Mal, ich glaube in Neumünster, mit diesen Fragen, die aus dem Karton gezogen wurden. Die waren also überhaupt nicht spezifisch auf denjenigen, der befragt werden sollte, gemünzt. Und das fand ich sehr ungeschickt, weil man nicht direkt bei irgendwas nachhaken konnte. Das war in Neumünster. Macht ihr das diesmal genauso? Ja, das fand ich nämlich nicht gut. Nee, das also, ist ja super Horror. Das haben wir auch nicht vor, glaube ich. Also mein Optimum wäre eine Befragung, wie wir sie, ich weiß, das haben hier einige nicht miterlebt, aber wie wir sie 2010 hatten in Gelsenkirchen, wo tatsächlich nach der Vorstellung des Kandidaten, ich weiß nicht, wie viel es damals waren an Minuten, ist mir aber auch völlig peng, nach der Vorstellung des Kandidaten die Leute zum Mikro gegangen sind, dann wurde die Redner, dann wurde die Frageliste, also Rednerliste sozusagen geschlossen und dann haben die 5, 6 Leute, die da standen, jeder seine Frage abgefeuert. Der Kandidat konnte antworten, musste antworten und dann war der Nächste dran. Ja, vor allem kann man das dann redezeittechnisch auch sehr kurz halten. Ne? Da müssen keine Romane erzählt werden. Dann aber bitte Redezeit begrenzen, aber nicht Fragenanzahl. Was ich noch zum allgemeinen Vorschlag sagen wollte, ich finde das mit dem Zeitkonto gar nicht schlecht. Wenn das rechtlich möglich ist, wäre ich da sehr dafür. Ich wäre aber dafür, dass das vielleicht nicht der Wahlleiter dann macht, was der Michel ja werden will, sondern sich vielleicht noch jemand findet, der direkt beim Protokoll positioniert wird, damit das auch direkt alles immer felsenfest festgehalten kann. Ich setze mir gerne neben dich, Stefan, kein Problem. Ja, ich, das ist ja nicht böse gemeint. Ich glaube nur, dass du als Wahlleiter noch so 2, 3 andere Sachen zu tun hast. Zu befragen, die durchs Quorum sind, weil man dann ein bisschen mehr Zeit hat pro Person. Und Wie schon gesagt habe, du hast nur einmal eine Legitimation. Und wenn jetzt ein Kandidat da ist, der super toll ist, dem man dann Fragen stellt und es erweist sich als total schlecht, dann kann derjenige halt nicht mehr rausgeschmissen werden. Vorausgesetzt, man würde es so machen, wie ich präferiere, dass man keine Beschränkung der Listenlänge macht. Das war ja die Überlegung. Und dann fliegt der halt nach hinten und ist nicht auf der Liste, die ausgedruckt dem Wahlleiter angezeigt wird. Genau. Ich sehe hier, wir haben da durchaus unterschiedliche Meinungen und ich kann deshalb nur meinen Vorschlag wiederholen, dass wir über das Vorstellungsverfahren mit Fragen auch eine Liquid-Inni machen und wir Micheles Vorschlag erstmal einstellen und der Jonas kann dann ja auch gerne noch einen Alternativvorschlag einstellen und der ein oder andere auch noch, wir hatten glaube ich noch 2, 3 andere auch noch hier, die wir auch noch dazu einstellen können, wobei wir jeweils vielleicht auch eine Schätzung mit reinpacken, wie lange der Spaß dann jeweils dauern würde. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die zu diskutieren sind. Blockaufteilung zum Beispiel. Es geht zwar vielleicht schnell, aber wir haben ja auch schon 11:15. Ich weiß nicht, wie lange ihr alle machen wollt. Ich wäre definitiv noch zum Formulieren dabei. Ja, ich würde da gleich jetzt auch irgendwann den Cut machen, weil wir langsam genug haben für heute. Lieber nächste Woche direkt nochmal eine Sitzung, als jetzt hier heute bis 1 Uhr diskutieren. Nächste Woche geht nicht, weil die bis zum 17. drinstehen müssen, aber wir können es gerne am Samstag treffen. Ja, jetzt aber über die Geschäftsordnung können wir zum Beispiel auch nächste Woche diskutieren, das meinte ich. Das stimmt. Wir können ja in der jetzigen Woche noch die entsprechende Formulierung in irgendwelchen Pads oder sonst wo machen, auf der Mailingliste. Kann jemand was rauskippen? Ich hatte gerade noch eine Idee. Ich hätte noch kurz gerne ein Meinungsbild dazu, bevor ich das jetzt hier formuliere oder versuche zu formulieren, weil ich nicht weiß, ob ich beim nächsten Termin dabei sein kann und so weiter. Ihr kennt ja das Mumble-Problem und die Scheiße, wie ich hier gerade sitze, möchte ich keinem erzählen. Was haltet ihr davon, wenn wir das Zeitkonto nicht auf 10 Minuten setzen, sondern auf 12 Minuten, aber davon können in Wahlgang 1 nur 10 Minuten benutzt werden? Alternativvorschlag, Zeitkonto auf 10 Minuten setzen und ein Kontingentaufschlag von 30 Sekunden. Warum ist dir das zweite Vorstellen so wichtig? Oder geht es dir nur um das weniger, um die Chance, dass die Leute weniger beim ersten Mal beanspruchen? Also es geht mir A, um die Chance, dass die Leute weniger beanspruchen, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass in Münster es große Diskussionen darüber gab, dass dieses zweite Vorstellen diejenigen bevorzugt, die eh bekannt sind, weil Leute nur noch auf die Bühne gehen, also da liegt auch ein Tag zwischen und man hat auch gesoffen und wir kennen das ja alle, da gehen Leute auf die Bühne und sagen, hallo, ich bin übrigens der Michel, ihr kennt mich, ich bin der Vorsitzende, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen, auf Wiedersehen. Da war es ja gar nicht so, dass die Leute nicht sich hätten vorstellen dürfen, ich glaube, wir hatten 3 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht, sondern es ging da tatsächlich darum, dass die Leute sich kurz gehalten haben und diejenigen, die bekannter waren, sich gar nicht so viel vorstellen mussten. Und es gab Riesenkritik daran, weil es hieß, naja, das bevorteilt schon die Leute, die eh schon bekannt sind und genau das wollten wir ja eigentlich verhindern. Deswegen. Aber ist da dein Ding nicht kontraproduktiv? Dann nochmal Hallo sagen, aber. Jeder hat nochmal explizit 3 Minuten zu sagen, okay, ich bin der so und so, mein Kerngebiet ist Europapolitik. Ich habe vielleicht sogar über meine Vorstellung am ersten Tag nochmal mit meinen Kumpels geredet und die haben gesagt, du musst noch das und das und das sagen und dann habe ich nochmal die Zeit dafür. Ja, also das ist besser, als nur auf die Bühne zu gehen und zu sagen, hallo, ich bin der, ich nenne jetzt irgendeinen Namen bei mir aus dem Wahlkreis, der dann hinterher nicht gewählt wurde, das hallo, ich bin der Jorgos. Ich habe gestern eigentlich alles gesagt. Und dann sagen die Leute, wer war denn nochmal dieser Jorgos? Das könnten die natürlich Ahnung, aber auch machen, indem die dann Fragen gestellt bekommen. Am zweiten Tag haben wir ja auch wahrscheinlich auch weniger ein Zeitproblem als am ersten Tag. Das kann man ja tun, der Trick ist ja durchaus beliebt, aber mir geht's, dann sage ich es anders, mir geht's vor allem darum, dass die Leute ihre Zeit aufteilen und wir ein bisschen die Zeit ehren vom ersten Tag weg auf den zweiten, weil da haben wir mehr Zeit. Geht das Ganze über Akzeptanzwahl? Das ist ja noch gar nicht steht. Das ist noch gar nicht raus. Das werden wir werden da Liquid-Feedback-Innis machen, um die einzelnen Wahlverfahren für die einzelnen Wahlgänge zu bestimmen. Alle Details, die jetzt hier irgendwie vorgeschlagen werden, kommen alle ins Liquid. Da können auch noch andere Leute Initiativen dabei packen und dann können alle abstimmen. Die Leute, die dann abstimmen im Liquid, können die das beurteilen, wo die wirklichen Unterschiede sind und die Vor- und Nachteile? Wir wollen Pro und Contra dabei schreiben, was wir so denken. Und okay. Wie immer besteht die Möglichkeit, Anregungen zu verfassen, um das zu verdeutlichen. Dann würde ich mal nochmal zurück hier auf unsere Tagesordnung wegen der fortgeschrittenen Zeit. Ich habe so das Gefühl, wir haben so einen Konsens, dass wir das Vorstellungsverfahren auch in eine Liquid Feedback Ini packen, wobei wir das natürlich noch ausformulieren müssen. Sehe ich das richtig bei euch? Also nicht nur das Vorstellungsverfahren, den ganzen Ablauf. Ja, okay, genau, den ganzen Ablauf. Den Ablauf der AV Bumper. Genau. Und ich glaube, wir sollten uns darauf einigen, ob wir nur dieses Grundteil mit 10 Minuten maximal plus Befragung oder auch Michels mit in die Liquid Ini packen wollen als PG-Geschäftsordnung oder ob die Leute, die Alternativvorschläge haben, das dann selbsttätig reinpacken müssen. Weil ja noch gar nicht klar ist, ob das rechtlich möglich ist und ich das für etwas gefrickelt halte. Ich würde das erstmal in Prosa reinpacken und wenn es soweit ist, am Ende müssen wir das dann in eine vernünftige GO packen. Korrekt. Das war aber nicht das, was ich gefragt hatte. Es ging mir darum, ob wir es als PGGO oder als Einzelpersonen reinpacken. Diese Alternativvorschläge zum, ich sage mal, normalen Ablauf. Gerne abstimmen lassen und wenn ihr dafür sein könntet oder euch enthalten könntet, das gerne direkt mit reinpacken. Was heißt Befragung also, vor dem zweiten Wahlgang? Das habe ich noch nicht. Also im zweiten Wahlgang. Unter dem, was also, du geschrieben hast, quasi, du stellst dich vor dem ersten vor mit deinen 10 Minuten, dann wird gewählt. Davon kommen maximal 42 durch. Ja, habe ich ja geschrieben. Und, okay, danke. Okay. Habe ich verstanden. Ich hatte jetzt irgendwie... Entschuldigung, ich habe jetzt Wahlgang mit Vorstellungsrunde Wahlgang verwechselt. Also so nach dem Motto... Erst vorstellen, dann Wahl, dann Befragung, dann nochmal vorstellen, dann genau. Wahl. Das fand ich jetzt strange, aber das war verstanden. Ja, anstelle der zweiten Vorstellung oder halt irgendwie sowas. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Jonas. Ja, es geht ja natürlich um die Frage, ob wir das als PG-Geschäftsordnung reinstellen, weil ich gehe davon aus, jeder kann auch gerne und auch jeder von euch, auch der mir hier Mitglied in der PG-Geschäftsordnung ist, ist auch in der Lage, selber eine Anregung oder eine Alternative da persönlich reinzustellen. Aber mir geht es hier darum, ob wir die als PG-Geschäftsordnung reinstellen. Genau. Ja. Ich fände es besser, das so zu tun, weil gegebenenfalls hat man sonst mit persönlichen Neigungen gegenüber einzelnen Leuten zu kämpfen. Okay. Ja, und die zweite Frage, die ich habe, wir werden ja wahrscheinlich wieder alle als Initiatoren da rein geschrieben. Können wir die Pro und Kontras während der Abstimmung frei editieren? Ob das Sinn macht, meinst du? Also man kann das, solange das nicht eingebaut ist. Ja, ich weiß, dass ich das kann. Ja. Nee, es ging mir darum, dass ja sein kann, dass ein Pro oder ein Contra erst nach dem Einstellen auftaucht. Muss das dann von der PG abgesegnet sein oder schreibt man das einfach rein? Also ich halte es für sinnvoll, wenn man das einmal über die Mailingliste kippt und dann sich einen Tag Zeit lässt, damit das reinzuschreiben. Okay, dann muss die Mailingliste aber auch antworten. Das war in den letzten Wochen etwas mau. Das, was Kaimi sagt und keine Antwort ist Zustimmung. Also auf der Mailingliste. Wenn sich keiner, wenn es da keine Gegenrede gibt, dann und du hast einen Tag gewartet, ich denke, dann kann man es einfach in der Nähe ändern. Macht ihr diese Woche nochmal dann ein Nachmeeting oder? Dann ja Bescheid. Unklar, reden wir später drüber. An einer anderen Sache, ich kann dir Bescheid geben. Gleich. Ich weiß nicht, wie lange die noch Liste da sind. Ja. Liest du die unsere Liste, Uwe? Ja, da werden wir es bestimmt draufpacken. Okay, gut. Da sonst keine Gegenrede gibt darüber, den Ablauf der AV-Pampa auch im Liquid zu stellen, gehe ich davon aus, das ist jetzt so. Wir machen das, ja? Kein Nein. Gut, hier steht... Ich gehe nochmal die Punkte durch. Zeile 59 im Pad. Vorstellung nur vor dem ersten Wahlgang. Das heißt danach nichts mehr. Vorstellung vor dem ersten Wahlgang und Befragung unbeschränkt. Das ist natürlich heftig mit der Zeitschätzung, die da hoffentlich auch dazu kommt. Was sind denn das für Unterpunkte? Wer schreibt denn das gerade? Ich schreibe das. Darkwind, oder? Nee, Jonas. Nach dem ersten Wahlgang keine weitere Vorstellung? Nach dem ersten Mal keine Vorstellung mehr. Na, formulier das mal irgendwann aus. Vorstellung vor dem ersten Wahlgang und Befragung nach Schließung der Rednerliste ist eine Option. Vorstellungszeit aufteilen auf den ersten und zweiten Wahlgang. Michedes Vorschlag, den kenne ich zu Genüge. Oh, das ist viel zu detailliert, was du da reinschreibst, Jonas. Warum? Redezeitbegrenzung und so? Wo ist das zu detailliert? Es geht doch darum, im Liquid Feedback Möglichkeiten aufzuzeigen. Und wenn die Möglichkeiten total schwammig sind, dann streiten wir uns hier wieder stundenlang darüber, wie die denn wieder ausgestaltet werden. Ja, pass auf, von dem, was im Patch steht, kann man das eh nicht ins Liquid tun. Das geht ja nicht. Das kann ich ja nicht nur einen halben Satz da rein kopieren. Das muss eh alles ausformuliert werden, bevor wir weitermachen. Dafür müssen wir vielleicht noch irgendwie ein nächstes Meeting haben oder das zumindest auf der Mailingliste machen. Wahrscheinlich müssen wir uns nochmal im Mumble treffen. Nachdem wir das irgendwie ausgearbeitet haben. Weil die Zeit so fortgeschritten ist, können wir uns mal über den... können wir sagen, wir arbeiten da an dem Teil weiter, von mir aus in irgendwelchen Pads oder in diesem Pad und kommunizieren den Rest auf der Mailingliste weiter, bevor wir die Sachen dann ins Liquid tun. Und ich würde dann gerne nochmal auf diesen Vorschlag zurückkommen vom Uwe, ob man die am Ende die Liste nach dem zweiten Wahlgang nach 23 Kandidaten abschneiden soll oder nicht, oder ob wir das auch der Versammlung oder dem Liquid überlassen. Ganz kurz. Definitiv Liquid. Sollten, ich hatte ja mal gerechnet, habe ich ja gerade gesagt, bei den entsprechenden 37 Piratenabgeordneten, die wir bei 5% Pi mal Nase hätten, sind es 8 aus NRW. Wenn ich das Ergebnis tatsächlich verdopple, so wie Jonas gerade gesagt hat, wären es 16 aus NRW, inklusive Rundungsfehler und so. Wenn wir jetzt eine Liste machen mit nur 23 Leuten bei einer Wahlperiode von 4 Jahren, einer stirbt, einer zieht um, einer weiß ich nicht, hat irgendwas, könnte das relativ knapp werden. Das möchte ich nur eingefügt haben. Naja, unsere 20 Piraten in NRW haben auch nur 42. Ja, davon ja, könnte es aber auch sein, Zahl. Dass 3 in Bundestag wollen und 3 sind, naja, so lala. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja, der Marsching zum Beispiel, der wird sich garantiert noch bewerben. Der hat ja gesagt, er will nicht. Der bewirbt sich doch auf alles. Der Marsching will alles werden, deswegen will er auch Wahlleiter werden und in den Bundestag. Passt mal auf, ich bin mir sicher. Der Marsching geht dann nur, um euch zu trollen. Ich glaube, der macht den Wahlleiter, damit er manipulieren kann und dann in den Bundestag kommt, ohne gewählt worden zu sein. Und dabei war das dein Plan, Jonas. Es hieß doch, der Herr Marsching darf nicht, so von wegen Regierung hat gesagt nein. Krass, wer behauptet das denn? Das hat er auch gesagt, ja. Das hast du behauptet. Also gut, pass auf, wir machen das mal ganz einfach. Die Abschneidung der Liste nach 23 machen wir als Liquid-Feedback-Vorschlag. Ist jemand, wie seid ihr dafür oder dagegen? Dagegen. Dafür. Dafür. Dafür. Ich finde die Zahl nicht ausschlaggebend. Ich finde, dass wir es tun sollten. Reden wir jetzt vom Abschneiden nach dem ersten Wahlgang oder worüber reden wir jetzt? Genau. Die Liste nach dem zweiten Wahlgang auf 23 abzuschneiden. Also im zweiten Wahlgang nur die ersten 23 zu nehmen. Ich finde, wir... Können wir uns vielleicht stattdessen darauf einigen, 90% der Legitimierten zu nehmen, damit man noch die Möglichkeit hat, auszusieben? Ich finde, wir sollten ein Feld machen auf dem Wahlzettel, wo steht, wie lange möchtest du gerne, dass die Liste ist. Dann kann ja jeder eine Zahl eintragen und dann nehmen wir den gerundeten Durchschnittswert. So. Ja, genau. Blöcke, die gar nicht drankommen und so Geschichten. Ja, super. Ich frage ja nur, ob wir das ins Liquid tun wollen. Und wie das Ergebnis des Liquids ist, weiß auch kein Mensch. Ja, lass uns das ins Liquid packen. Aber die 23, wie gesagt... Du hast gerade die Abstimmung abgefragt dagegen. Du kannst dann gerne eine Alternative mit 90% oder 42% oder 28%, nee, wie auch immer. Ich bin für die 23. Gefragt. Ja, genau, und du warst dagegen. Ach, so ein Mist, verdammt. Nee, aber es haben doch gerade auch andere Leute abgestimmt. Entschuldigung, meine Stimme ist jetzt dagegen. Lass uns weiter mit der Abstimmung machen, ganz einfach. Haben wir doch oben gerade auch gemacht. Dafür. Es waren jetzt 2 dagegen, 4 dafür und einer hat noch nicht zu Ende gesagt. Sollen wir die 14 drin lassen? Wenn ja, bitte jetzt schreien, sonst lösche ich die. Bitte nein, bitte nein. Die 14 ist, glaube ich, wenn du nicht gelöscht haben willst. Okay, ich bin das leise. Das war mein Trollvorschlag, Entschuldigung, ich habe ihn schon gelöscht. Okay, ich schreibe dann die 6 noch dran. Die 6? Ja, mehr als 5% brauchen wir noch nicht, oder? Das ist weniger als 5%. Ja, aber in NRW kriegen wir ja keine 5%. Außerdem ist 5% ein Ergebnis, das wir im Bundesschnitt... Nee, haben wir nicht. Wenn der Bundesschnitt 5% holt, ist es scheißegal, wie viel wir in NRW holen. Da kann es auch sein, dass wir 3% kriegen und dann nur 5 reinkommen oder wie auch immer. Es kann aber auch sein, dass der Bundesschnitt bei 4 liegt und NRW dann 12% holt. Dann sind wir über 5% und ja. Trotzdem nicht im Bundestag. Jonas, ich glaube, wir, genau. Wenn wir hier in dieser PG-Geschäftsordnung ist, sollte eigentlich das Saint-Loger-Verfahren kennen. Von daher. War das falsch, was ich gesagt habe? Nein, das war richtig. Ich habe ja nur gesagt, wenn okay. wir unter 5% sind, haben wir eben ein Problem, weil unsere Zahlen dann halt nicht mehr passen. Ja. Deswegen bin ich auch für die Blockaufteilung 1 bis 3 etc. pp. Gute Idee, kommen wir zu den Blöcken. Hier steht noch die 42 als Vorschlag, da haben wir noch nicht drüber geredet. Liquid. Liquid. Jo. Okay, Liquid. Aber ich würde trotzdem als Grundinitiative erstmal alle machen und dann als Gegeninitiativen die Beschränkung. Guck mal, da steht als nächstes alle, die es über das Quorum schaffen. Ja, es geht um Grundini und Gegeninis. Sammeln wir hier in dem Chat Argumente? Sind alle gleichberechtigt. Oder nicht? Echt? Nein, eigentlich nicht. Wie schaffen es dann die Argumente ins Liquid? Reinschreiben. Wir hatten ja... Wir machen später noch ein Pad auf, wo wir dann ausformulieren. Der ganze Scheiß hier muss ja noch ausformuliert werden. Okay, danke. Weil unter Bewertungswahlskala von minus 3 bis 3 Sortierung nach Summe, Enthaltung 0, sekundäre Sortierung nach Anzahl der minus 3en. Frag mal jemanden auf der Straße, was er sich darunter vorstellt. Hast du das verstanden, Sammy? Ja. Okay, ha, dann schaue ich, dass so ein Liquid passt. Okay, ich hab ja immer hier noch so einen Hut auf. Zu Listenlänge, also abschneiden oder reduzieren der Liste nach dem zweiten Wahlgang, haben wir im Moment drei Varianten, die wir ins Liquid tun wollen. Erstens bei 23, zweitens bei 42, drittens, dass wir die Liste nicht abschneiden, sondern einfach alle nehmen, die da in der Reihenfolge im zweiten Wahlgang gewählt worden sind. Und dann kämen wir jetzt noch zu den Blöcken und dann kommt noch die Ponytime und dann könnt ihr nach Hause gehen. Gut, was ist Ponytime? Nicht fragen, das kommt jetzt gleich. Ponytime? Das kommt dann, wenn es soweit, wenn wir da sind. Okay, soll ich vielleicht erklären, wie ich auf 1 bis 3 etc. komme? Mach du mal, ja. Okay, 1 bis 3 deswegen, weil diese drei Leute ja im Prinzip den Spitzenkandidatenposten, der im Bund dann fällig wird, ausfüllen könnten. Angenommen, einer wird krank, einer kann's nicht, weil er sich vertan hat und der Dritte muss dann ran, dann muss der Dritte ja auch in der Lage sein, Spitzenkandidat zu werden. Darüber muss sich jeder im Klaren sein. 4 bis 6 ist dann einfach noch eine Dreiergruppe von den Leuten, die dann definitiv reinkämen bei 5%. 7 bis 12 einfach nochmal wahrscheinlich, aber nicht wirklich. Naja, doch wahrscheinlich und 13 bis Ende, die kommen eher nicht rein. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Wollen wir es überhaupt diskutieren? Wünscht die Versammlung eine Diskussion über die Blöcke, die dort im Pad von Zeile 71 bis 77 stehen? Oder sollen wir einfach nur sagen, jo, die packen wir ins Liquid oder die packen wir nicht? Ich werde also dafür alle packen. Eins hätte ich gerne diskutiert, nämlich die Frage, Spitzenkandidaten einzeln oder nicht? Bitte nicht. Also diskutieren ja, aber bitte nicht. Ich habe jetzt eine... Bitte auf jeden Fall. Ich würde gern einmal kurz zur Klarstellung, also die Blöcke kommen dann auf den Stimmzettel mit drauf oder die Blöcke entstehen dadurch, dass die Kandidaten sagen, ich will in diesen Block oder... Die genau. Also jeder, dass jeder so Block hat vor dem, einen. Vor dem, einer, pst, einer nur. Genau, wer möchte? Einer nur. Ich mache das jetzt, ich kann schneller reden. Also, vor dem ersten Wahlgang, beziehungsweise vor der Vorstellung, sagt jeder Kandidat, für welchen Block er kandidieren möchte. Das ist im ersten Wahlgang irrelevant, außer die Information für die Versammlung, für welchen Block der Kandidat jeweils kandidieren möchte. Das geht ja vielleicht in die Entscheidung mit einer in Welt oder nicht. Und im zweiten Wahlgang gibt es dann halt für jeden Block einen Stimmzettel, wo man dann seine Kandidaten Blöcke für diesen doof. Block entsprechend wählen kann. Sorry. Das naja, nicht unbedingt. Die erste hat aber gesagt, wir wollen in Blöcken und wir wollen die alle zeitgleich wählen und dazu wollen wir halt verschiedene Blöcke anbieten, die halt in einer weiteren Liquid-Ini-Abstimmung dann sich rauskristallisieren, damit wir nicht Ewigkeiten auf dem Parteitag darüber diskutieren müssen. Dadurch hast du halt die Möglichkeit, für jeden Block eine spezifische Bewertung abzugeben. Alex, war deine Frage beantwortet? Dankeschön, ja. Wollt ihr noch über die einzelnen Blöcke, die hier jetzt alle stehen, groß diskutieren oder wollen wir einfach nur sagen, rein oder nicht rein? Pack sie einfach alle rein. Also ich habe jetzt auch einen dabei geschrieben. Ich könnte mich aber auch mit den anderen zur Not anfreunden. Da sollen die Leute auch einfach entscheiden. Wollen wir vielleicht nochmal über Spitzenkandidat alleine wählen, ja oder nein, diskutieren? Vielleicht können das die Leute ja auch im Liquid entscheiden. Darf ich gerade mal eine Frage stellen? Ja, sicher. Ja. Ich habe ja auch auf der Aufstellung bzw. auf der Vorstellung gesehen, bewerbe mich für Rang 1, 2, 3, 4, 5, schlag mich tot. Was ist, wenn wir jetzt die Blockaufteilung machen, ich sage jetzt mal rausgenommen 1 bis 6, 7 bis schlag mich tot und so weiter. Und eine Person, die gesagt hat, okay, ich möchte mich nicht für den ersten Platz bewerben, aber für den zweiten bis sechsten, aber dann auf der Aufstellungsversammlung so viele Stimmen kriegt, dass sie auf den ersten kommt. Dann kommt sie nicht auf den ersten. Das ist, Moment, die Frage kommt ist, sie auf den ersten und ansonsten gilt das, was in Münster auch gegolten hat. Das, was da im Wiki steht, ist nur eine Information. Die Blöcke, die Blöcke und ihre Aufteilung, die werden erst auf der Versammlung selber entschieden durch Annahme der Geschäftsordnung. Und wenn ich nicht für Platz 1 sein möchte, kandidiere ich nicht für Platz 1, sondern nur für Platz 2 bis 5, dann kann ich nicht auf Platz 1 landen. Doch, ja, das heißt geht. Aber deswegen muss es einen Spitzenkandidatenplatz geben. Richtig. Denn das und war Jonas, nämlich genau das Problem in weil Münster, du die Diskussion dass wir dann wolltest, 1 bis 4 hatten. Auch das Argument von unserem Spitzenkandidaten, der inzwischen sagt, wir sollten diesen Platz auch haben. Das Argument ist, wir haben es versucht und wir müssen uns der Realität stellen, ein Spitzenteam funktioniert nicht, das wird nicht angenommen, es wird immer nur auf einen fokussiert und der muss dazu bereit sein und der muss entsprechend das Opfer bringen können und deswegen musst du diesen Spitzenkandidaten einzeln wählen lassen, was wir ja nicht mal tun, sondern wir sagen ja nur, wir geben Blöcke, Blöcke werden zusammengewählt und der Vorteil daran ist ja, derjenige kann von sich aus sagen, was das Höchste ist, wo er hin möchte. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir ja hier von Landeslisten sprechen. Das heißt, selbst wenn jedes Bundesland nur einen Spitzenkandidaten schickt, anstatt ein Spitzenteam, haben wir immer noch 16 Spitzenkandidaten. Also hier noch Teams zu wählen, macht gar keinen Sinn. Es geht auch gar nicht darum, ein Team zu wählen bei dem 1 bis 3. Es geht darum, dass die Position 1 kurzfristig krank werden könnte. Dass die Position 1 eventuell sich übernimmt oder was auch immer. Dann muss die Position 2 den Posten übernehmen. Ja, und das muss ich nur halt das muss sie so oder so, ob du jetzt 1 einzeln gewählt hast oder ob du ein Team gewählt hast. Aber die 1 bis 3 muss sich im Klaren darüber sein, dass sie medial gefordert sein wird. Ja, dann tragen wir das alles jetzt als Pro und Contra ein und packen es ins Liquid. Wer ist, darf ich nochmal, PP Might, war deine Frage ausreichend beantwortet eigentlich? Ja, war sie. Dann, also ich sehe hier so eine Tendenz, dass wir einfach die Blöcke, so wie sie da stehen, ins Liquid packen. Das ist ja auch relativ schnell gemacht, plus ein bisschen Pro und Contras. Kann der Jonas ja zu seinen 1 und 3 viel schreiben. Sollen wir darüber kurz Meinungsbild abholen, Jonas? Fängst du an? Jo. Reinkippen, fertig, alle. Ja. Doch, ich dafür? Bin wieder da. Ich find's super so, ja. Ich glaube, der Uwe ist gar nicht mehr da. Ich habe sogar schon Favoriten da drin. Die habe ich mitgekriegt. Achso, ich dachte, du hast es nicht mitgekriegt. Ich habe unten, zur Info, ich habe unten den nochmal die Aufteilung hingeschrieben, die im Wiki war, wo sich die Leute im Wiki schon für eingetragen haben. Nur weil der Mike das ja gerade gesagt hatte, dann haben wir das da auch mit drin. Ja, das klingt gut. Ja, und die sollte auch auf jeden Fall noch dabei. Ja, okay, dann kippen wir das so, wie es da steht, da rein. Wollen wir vielleicht dann das hellblaue wegnehmen und dann das braune einfach bis 23 und 24 bis Ende machen, weil das sich nur durch eine Zahl, nein, zwei Zahlen... Das ist aber nicht das, was im Wiki steht. Ja, gut. Mach doch einfach. Wobei das Wiki davon ausgeht, dass wir eine 23er Liste haben. Ne? Das Wiki sagt eindeutig 15 bis 23. Danach okay. Kommt nichts mehr. Lass es doch so, wie es da ist. Im Liquid ist eh eine Auswahl nach Schulze-System hinterher. Also ich werde da auch mehrere für mehrere Pro Stimmen. 68 bis 71 rausgenommen, meinen Vorschlag 42/23 zu kappen. Dann ist es nicht verstanden worden. Weil ich wollte ja Ich glaube, wir wollten nach dem ersten Wahlgang nicht bei 42 abschneiden. Genau. Okay. So, da hätten wir noch einen Punkt hier für heute. Der Stefan hätte unbedingt gerne eine Ponytime-Auszeit in der GO. Stefan, sag mal. Ja, ich würde gerne den Punkt aus Berlin Raubmord Terror kopieren und das gerne im Liquid abstimmen. Alternativvorschlag, ich finde, wir sollten in jeder Wahlpause Ponytime machen. Das ist Schweige. Das ist schlecht, weil er auf der Bühne gezählt wird. Schweigen ist in den Wahlpausen. Ist doch nicht mein Problem, ich bin kein Wahlhelfer. Ich finde, wir sollten nicht einfach nur Raubmord kopieren aus Berlin, sondern wir sollten... Na, wobei man natürlich tatsächlich... Oh Gott! Oder Gangnam Style. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass hier insbesondere ausgerechnet diese Serie gewählt wurde, weil sie ja das soziale Miteinander fördert. Das sehe ich jetzt bei der Nine Cat nicht so. Natürlich. Aber die ist nerviger. Nein. Solange ihr nicht wieder eine Miss Vicky wählen wollt, ist mir das egal. Oder Whopper Gangnam Style, dann müssen die Leute eben alle anfangen zu tanzen. Da fallen die ganzen Wahlzettel vom Tisch, das geht auch nicht. So, bevor wir jetzt lange diskutieren, ist jemand der Meinung, dass wir das zeitlich unterbekommen? Nö. Andere Frage, ist jemand der Meinung, dass man das nicht lieber privat ins Liquid stellen sollte? Bitte, auf jeden Fall. Gut. Hätten wir das geklärt. Genau, Stefan, du kannst ja Leute dazu einladen. Wer die Geschäftsordnung schreibt, kann ja direkt noch einen Punkt einfügen, wo wir die Abgeordneten aus der Zukunft begrüßen. Was? Zeitreise. Okay, gute Idee. Bleibt uns noch irgendwas, nämlich die Hauptaufgabe, den ganzen Kram zu formulieren, nee, abzustimmen? Hier steht noch was drin. Hier steht noch Auslosung der Kandidatenreihenfolge. Am Anfang sofort die ganze Reihenfolge auslösen, Stück für Stück losen. Wer hat das da reingeschrieben? Das war ich. Weil letztes Mal ist Münster für mich kritisiert wurde, es immer nur ein paar gelost wurden und dann das wieder unterbrochen okay. wurde. Stopp. Und man. Das ist, glaube ich, nichts fürs Liquid, oder? Würde ich im Ganzen auslosen und gut ist. Dann schiebe ich das nämlich einfach ein Kapitel nach unten fürs nächste Mal. Ja, weil können jetzt wir einfach erst nochmal für Mindmap. Können wir das vielleicht einfach ohne Diskussion und ohne Liquid Feedback so machen, dass es vorher ausgelost wird? Am Ende drankommen, die haben halt Zitterei irgendwie 8-mal dann am Tag oder so, das geht gar nicht. Das einzige Problem an dem Verfahren ist, dass ein Kandidat, der nach der Vorstellung aller Kandidaten noch hinläuft und sich auf die Kandidatenliste setzen lässt, dann halt einen Vorteil hat. Gibt es nicht. Ich hab auch verstanden. Geht auch gar nicht. Muss geschlossen vor der Auslosung. Muss nicht. Wieso muss? Muss nicht. Unsinn. Muss überhaupt nichts. Das ist vollkommener Blödsinn. Haben wir noch nie gemacht. TM. Nein, das Argument ist, das haben wir schon immer so gemacht, weil der Torres hat 2009 gesagt, dass das so sein muss. Man muss sich noch entscheiden können, wenn... Entschuldigung, aber das ist tatsächlich das, was ich als Torresismus bezeichne. Das muss, weil das steht in irgendeinem Gesetz bestimmt vielleicht. Und wenn nicht, suche ich es nachher. oder amerikanische Wissenschaftler haben es rausgefunden. Man könnte, und das ist bei anderen Parteien durchaus üblich, die Kandidatenliste auch zum Beispiel eine Woche oder zwei oder vier oder drei Monate vor dem Parteitag schließen. Wir machen es nur nicht, weil wir es immer anders gehandhabt haben. Weil wir es nicht wollen. Ich finde, wir sollten das faktisch machen, indem wir niemanden wählen, der spontan antritt. Ja, das ist eh besser. Das hat ja schon häufig sehr gut geklappt. Ja, leider nein, ja. Aber die Kandidatenliste wird doch definitiv vor Beginn der Vorstellung geschlossen. Soweit ich weiß, darfst du das gar nicht. Du darfst erst ist nach der ersten Vorstellung. Ja, weil das amerikanische Wissenschaftler rausgefunden haben. Also, darfst... Jonas, wo hast du das her, bitte? Das möchte ich gerne die Fakten haben. Ich wurde gerade gesagt, man kann 3 Wochen vorher schließen, aber du willst mir sagen, ich kann 10 Sekunden vorher nicht schließen. Okay, wenn das nicht wahr ist, dann können wir auch gerne vorher schließen. So ist es nicht. Da wären ja alle Piratenparteitage bis jetzt im Prinzip komplett wirkungslos, wenn das anfechtbar wäre. Also grundsätzlich kann ich dazu nur sagen, ich möchte euch jetzt keinen Floh ins Ohr setzen, aber es wäre sogar eine gute Idee, meiner Meinung nach für die nächsten Male sowas zu sagen wie 3 Tage vor dem Parteitag wird die Liste geschlossen, weil dann kann man nämlich schon Wahlzettel drucken und sowas und kann sich viel besser vorbereiten und dann hat man nicht mehr diese Leute, die zum Parteitag kommen und denken, boah, ich habe gestern geilen Sex gehabt und deswegen muss ich jetzt nochmal auf die Liste, weil meine Alte findet mich geil und mein Kumpel gegenüber hat auch gesagt, mach das mal. Du, und stopp. Das wird aufgezeichnet, ne? Außerdem halte ich diese Einschätzung für nicht realistisch. Das ist mir Quark egal. Du darfst an mir lecken, aber du darfst es nicht twittern. Sorry, Kaimi, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ja, macht nichts. Und dann bewerben sich die Offliner per Brief oder was? Nein, ich halte es auch für durchaus unrealistisch, nur tatsächlich würde es A, den Ablauf so eines Parteitags planbarer machen, B, hätte man nicht mehr das Problem, dass man tatsächlich ein extremes Zeitproblem hat und C, du hast eine Vorstellung der Kandidaten vorher und zwar von allen Kandidaten. Es kann keiner hinterkommen und sagen, naja gut, aber ich hätte mich ja im Wiki vorstellen können und dann la la la. Das ist zwar kein Anfechtungsgrund, aber das habe ich nach dem Münsteraner Parteitag durchaus gehört, dass Leute gesagt haben, Mensch, hätte ich mich im Wiki vorgestellt, hätten die Leute mich gewählt. Wahrscheinlich ist es dann einfach berechenbarer, weil man 3 Tage vorher schon genau weiß, wie viele Leute man hat. Ja, das meine ich ja. Man kann Wahlzettel drucken und alles. Man kann sich viel besser auf den Parteitag vorbereiten. Aber das ist nichts, was wir hier jetzt entscheiden. Das ist halt einfach nur ich muss jetzt mal ein bisschen ranten und ihr müsst es jetzt leider abkriegen. Ja, ist das nicht ein Run für die PG-Satzung? Hust, hust. Ich finde den Vorschlag von Michelle gar nicht schlecht. Und bitte ernsthaft den hier nochmal wirklich zu diskutieren, aber wenn ob wir das nicht tun sollten. Wie muss. Entschuldigung. Können wir jetzt nicht mehr tun. Also, warum können wir das nicht tun? Stimmt, das können wir mit der Einladung tun. Sehe ich das richtig? Genau, das war die technische Frage, die ich jetzt hatte. Wo muss das hin? Satzung, Einladung, Tagesordnung? In die Einladung, ganz klar. Dann solltet ihr das vielleicht im Vorstand diskutieren. Richtig, dann muss aber auch genau klar sein, wo, welche Einladung, bis wann, welche Kandidaturen eingetroffen sein müssen. Wer für die Liste kandidiert, muss bis Tag X einen Brief an Y geschrieben haben oder sich im Wiki eingetragen haben oder weiß der Geier. Ich bin aber entschieden dafür, dass das ein extremer Paradigmenwechsel ist, der bei alteingesessenen Torres-Jüngern nicht auf Zustimmung treffen wird. Ich bin aber entschieden dafür, dass wir aus dieser PG keine Empfehlung und kein Statement dazu abgeben. Nee, ich meinte nur, dass es wasserdicht sein muss. Ja, darum kann sich ja der Vorstand kümmern. Also ich möchte dem Vorstand da auch nichts empfehlen. Vor allem möchte ich euch nicht empfehlen, das einfach so zu beschließen, Alex. Im Gegenteil, vielleicht macht man das lieber erstmal vorher als Liquid-Ini, um mal so ein Meinungsbild darüber abzuholen. Obwohl ich persönlich das eigentlich für eine gute Idee halte, weil ich hätte gerne einen Parteitag, der besser zu planen ist und 3 Tage vorher sich zu überlegen, ob man kandidieren will oder nicht. Man kann ja auch mal auf dem Parteitag ein Meinungsbild einholen. Nee, auf dem Parteitag ist zu spät. Also entweder du machst es oder du hast das Problem, dass wir eventuell einen Parteitag haben, der am Ende springt Und dann haben wir die Niedersachsen-Situation, dass Leute sagen, ja, aber dann wird ja jetzt verschoben und dann haben wir ja in der Satzung auch wieder Einladungsfristen. Das heißt, wir müssen dann mindestens 4 Wochen und so weiter und so weiter. Das war ja in Niedersachsen ein Problem. Also ich glaube, das ist doch, echt dass es Wahlgesetz zugelassen werden drin. Im Bundeswahlgesetz, jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei vorschlagsberechtigt. Und dann können noch Leute vorgeschlagen werden. Also ich meine, das geht halt nicht, es vorher zu schließen. Moment. Da steht nicht, dass der noch auf der Versammlung vorschlagen ist. Ich sag ja nur, also da müssen wir wirklich nochmal genau in diese Gesetze reingucken, weil warum sollte das jemals sonst immer so gemacht worden sein bei uns? Da könnte man ja vielleicht mal einen der Juristen fragen. Genau. Das kann ich dir sagen, warum das so gemacht wurde, ist gar kein Problem. Das wurde so gemacht, weil am Anfang zu wenig Kandidaten da waren. Das war eine Partei, wo keiner Bock hatte zu kandidieren und dann hatte man ein Problem. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Genau, das kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen, aber das ist halt ein Paradigma von damals. Das in 2010 haben wir locker die Liste innerhalb eines Tages gewählt. Der weiß gar nicht, wer damals dabei war, aber ich kann sagen, der Alex zum Beispiel, der kann mir da beipflichten. Da ja, war das ja überhaupt ein Problem, die Liste zu wählen, inklusive Grillen. Das war total entspannt. Da wurden doch noch jedem Fragen gestellt eigentlich. Da war es doch eine Ausnahme, wenn du keine Fragen gekriegt hast. Also ich komme ja schon immer alt vor, aber wenn wir jetzt von vor 2 Jahren reden, von den guten alten Zeiten, dann ja. Ich will das nicht glorifizieren oder so, aber damals war es halt noch möglich und wir sind jetzt eine andere Partei als vor 2 Jahren und deswegen müssen wir uns, glaube ich, der Realität in dem Punkt anpassen und von daher. Okay, aber das entscheidet jetzt der Vorstand. Da wir jetzt bereits 23.18 Uhr haben, würde ich die Diskussion über die Geschäftsordnung vielleicht auf eine nächste Sitzung schieben wollen und dann müssten wir uns jetzt noch einen Arbeitstermin einfallen lassen, an dem wir die Liquid-Initiative nochmal rund machen. 11.12. 0 Uhr. Ha! Bin dabei. Was war das, morgen ja, um 0 Uhr oder was? Ach so, du meinst jetzt um 0 Uhr, ja. Ja, so in 40 Minuten. Wann müssen die ins Liquid? Am 17.? Ja, spätestens. Also was heißt spätestens, wenn die dann innerhalb von einer Sekunde in die Diskussionsphase kommt, geht auch noch 8 Tage später. Anderer Vorschlag, 12.12. 17 Uhr. Also ich kann morgen nicht, mir wäre es aber insgesamt sehr lieb, wenn wir morgen oder von mir aus auch heute Nacht anfangen, damit zu arbeiten, die Sachen rauszuhauen. Und sobald man meint, man hat eine Initiative fertig formuliert, kann man doch auch gerne über die Mailingliste einen Padlink oder so schicken und sagen, da haben wir was gemacht, ist fertig. Guckt nochmal rüber, 3 Tage Zeit, sonst geht's am 17. raus. Okay, also wir einigen uns drauf, dass wir erstmal ein Pad arbeiten. Also die Einladung werden wohl am 24. per Post raus müssen. Oder damit die, ja genau, 3 Tage Zeit, 28. müssen sie per Brief da sein, für die, wo Brief eingeladen wird. Das heißt, am 24. muss bereits alles schon gestanden haben. Das heißt, am 23. müssen die ganzen Schriften fertig sein. Das heißt, am 22. Dezember muss alles in trockenen Tüchern sein. Ja, wovon redest du jetzt? Nicht von der Geschäftsordnung. Ich rede von den Sachen, die für die Einladung relevant sind. Und das ist unter Umständen auch die Geschäftsordnung. Die wird doch erst auf der Versammlung. Ja, aber wenn die Geschäftsordnung Dinge beinhaltet, wie zum Beispiel Zulassung zur Wahl. Tut sie nicht. Die GO ist nur für die Versammlung gültig, also hat das damit meines Erachtens nichts zu tun. So, aber um nochmal zurück zum Termin zu kommen, ich kann Mittwoch um 17 Uhr, deswegen beschließe ich jetzt ganz basisdiktatorisch, Jonas und ich setzen uns Mittwoch zusammen, wer bis dahin schon was geschrieben hat, es geht dann halt mit ein und wer da Zeit hat, der soll bitte einfach kommen und dann hauen wir das raus. Also sitzt ja mal eine Runde im Plenum zu der Zeit, ne? Ja, ist doch super, dann störst du schon mal nicht. Ja, ich kann Pets bedienen, hör mal, ich sitze mit meinem Rechner. Datum, Uhrzeit nochmal? 12.12. 17 Uhr. 17 Uhr, da arbeite ich noch. Wir werden hoffentlich bis 20 Uhr verfügbar sein. Da habe ich gerade mal Feierabend. Da kann ich leider nicht. Sollen wir, können wir noch am Freitag einen zweiten Termin vielleicht machen? Das können wir ja am Mittwoch entscheiden und über die Liste jagen. Oder Samstag. Ja, Donnerstag ist Stadtrat. Samstag könnte ich tatsächlich den ganzen Tag. Null bis 23,59. Power-GO tickern. Wir können ja für den, also wir behalten jetzt Mittwoch bei und den anderen Termin können wir auch gerne nochmal doodeln oder sowas. Das ist mir alles egal. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne die Sitzung dicht machen. Genau. Pass auf, Stefan, leg doch einfach dann Mittwoch einfach noch einen Termin fest, haut das über die Mailingliste, haut die Pads, die ihr bis dahin habt, über die Mailingliste, dann kann auch wer sich, wer nicht an dem nächsten Termin kann, sich dann zumindest in den Pads irgendwie austoben und dann kriegen wir das Ding bis Montag geschaukelt. Mittwoch ab 17 Uhr. Jo, machen wir das. So, olé, 23.23 Uhr, was eine schöne Uhrzeit. Können wir nicht noch so 14 Minuten? Ja, ich finde, wir sollten bis 42 Uhr 23 warten. Wenn das Ende der Sitzung ist, möchte ich ganz kurz diesen Channel kapern und euch nach einem weiteren Torresismus fragen. Wer von euch kann mir sagen, wann, und zwar, also bis wann darf man Wahlwerbung machen und ab wann darf man nicht mehr Wahlwerbung machen? Also wenn es auf den Wahltag zugeht, ab wann darf man nicht mehr Werbung machen? Gar nicht. Es gibt keine Begrenzung. Allerdings einigen sich die demokratischen Parteien auf Mitternacht. Das ist falsch. Der nächste, bitte. Ja, du darfst, vor dem Wahlbüro ist Schluss. Ja, das ist klar. Aber ich ja, aber jetzt, zeitlich. Es gibt wann? Zeitlich. Auch zeitlich. Du kannst bis zum Anfang des Wählens kannst du irgendwo noch deinen Infostand haben. Es waren ja 24 Uhr, hieß es beim gläsernen Mobil. Irgendwann das wäre jetzt ja Landeswahlgesetz, da müsste ich nochmal gucken. Ihr seid doch alle im Google jetzt. Irgendwann muss ja auch der Wahlkampf aufhören und die Party anfangen, deswegen fand ich diese 0-Uhr-Begrenzung eigentlich immer ganz praktisch. Dann klopf okay. mal raus. Ich fand sie auch praktisch, trotzdem haben wir uns sklavisch dran gehalten. Tatsächlich ist es so, dass es keine Begrenzung gibt, außer, dass während der Wahl in und am Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet und vor dem Zugang zu dem Gebäude keine Werbung gemacht werden darf. Dann hat Sammy gewonnen. Ja, die Sammy hat aber auch zeitlich gesagt, während der Wahl ist, wäre es nicht erlaubt. Das stimmt halt nicht. Du darfst auch einen Infostand an dem Sonntag noch irgendwo machen. Ich will ja gar nicht gewinnen. Mach doch. Also das ist schon wieder so ein typischer, das, was ich Torresismus nenne. Das hat mal jemand gesagt, dass das so wäre und seitdem halten sich die Piraten da sklavisch dran. Warum ich euch das sage, ist, weil es in Bochum diesen Antrag gab mit dem einen Wort, was man hätte verändern müssen, dann wäre der Antrag durchgegangen. Und er wurde viermal abgestimmt. Dreimal wurde er angenommen, beim vierten Mal wurde er abgelehnt. Mhm. Ihr wisst, ne, nationale Identität und kulturelle Identität. Man hätte das Wort einfach ändern können. Dann kamen Leute aus dem Busch und haben gesagt, das geht nicht, das darf man nicht. Und dann habe ich gesagt, wo steht denn das? Und dann haben die Leute angefangen zu suchen. Warum darf man das nicht? Weil wir das schon immer so gemacht haben, dass man das nicht darf und weil es so Common Sense ist. Das ist aber völliger Blödsinn. Wir müssen demnächst viel mehr Leute haben, die tatsächlich Gesetzbücher dabei haben, die tatsächlich wissen, wo es steht und wo man nachgucken kann und was möglich ist und was nicht. Dieses ständige, das geht nicht, weil wir das schon immer so nicht gemacht haben, geht mir total auf den Sack. Das ist sehr arbeitshemmend. Aber jetzt zu sagen, wir müssen Leute haben, dann müssen wir sie auch suchen, benennen, die dazu in der Lage sind und die dazu willens sind, das auch zu machen. Nee, wir müssen vor allen Dingen diesen Leuten auch die Möglichkeit geben, sich zu melden und was dazu zu sagen. Und nicht grundsätzlich immer sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das muss richtig sein. Ja, Alex, bitte? Hast du meine E-Mail gekriegt mit dem... Wunderbar. Irgendwie habe ich versucht, dich im Jabber anzuschreiben, aber da hast du nicht so reagiert. Ja, du darfst die auch nicht. Der Client hat keine Benachrichtigung eingestellt. Ach so. Ich wollte gerade fragen, ob wir die Sitzung mal schließen wollen oder so. Ich kann die Sitzung schon geschlossen. 23:23. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Mach aus, den Scheiß. Keine Angst, ich schneide das hinten alles raus. Ich kann voll übrigens noch was liegen. Mumble-Client hier auf dem Handy sehe ich nicht, wenn einer aufnimmt. Dann liegt man noch schnell, bevor ich die Aufnahme beende. Was ist aber hören? Ein Link, der kommt eh nicht auf die Aufnahme. Irgendwas Nettes über Twitter? Okay, der Link ist http://www.youtube.com/watch?V=. Groß ich S, wie Moin, Groß Haaren, M, dass ich Groß in den komischen Wahlausschuss sitze, der dann darüber entscheidet, welche Parteien antreten dürfen. Gleich N, Groß Q, Groß A. Und der Michel Marschinger hat es voll dazwischen gequatscht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.